Hallo und herzlich willkommen zum Connencast News Podcast Nummer 12 2021, in der wir die News des letzten Monats, der letzten Wochen besprechen. Ich bin Lasse und heute an meiner Seite sind Olli. Hallo Olli. Hallo zusammen. Und Wiebke. Hallo Wiebke. Hallo, endlich mal wieder nach einer kurzen Pause. Kann ich auch wieder dabei sein. Und Johannes. Hallo Johannes. Hallo alle zusammen. Wir legen gleich los mit dem Themenblock Anime in Deutschland. Dort hatten wir einige interessante News diesen Monat. Unter anderem, dass Detektiv Conan wieder auf ProSieben Max zu sehen sein wird. Aber erstmal nur in Wiederholung. Wir hatten ja in den letzten Monaten die News, dass ab dem zweiten Halbjahr 2022 neue Folgen, Staffel 6, kommen wird. Und jetzt tatsächlich gibt es ab dem 6. Dezember, also wenn ihr diesen News-Podcast hört, ab morgen, wenn ihr ihn zu Release am Sonntag hört, auf dem 18.55 Uhr Sendeplatz wird Detektiv Conan ab Episode 1 wiederholt. Endlich habe ich wieder eine Abendbeschäftigung. Ich freue mich da tatsächlich sehr drüber. Ich bin gespannt, endlich mal wieder die alten Folgen auch mal im Fernsehen zuzugucken, auch wenn ich es wahrscheinlich eher auf dem Livestream dann von ProSieben Max machen werde. Aber ich werde schon ab und an mal reinschauen. Wahrscheinlich nicht jeden Tag schaffen, aber die Unterstützung muss ja da sein. Von daher freue ich mich da sehr, dass es die Möglichkeit gibt, das Ganze wieder zu schauen. Ja, und vor allen Dingen direkt ab der ersten Folge dann. Das wird ja sicherlich, also das finde ich ganz gut, weil ich meine, beim letzten Mal hätte man nur die 9 Staffeln gezeigt. Ach, ich weiß gar nicht mehr. Ja. Genau, ne? Und das war, wenn man das jetzt nochmal von vorne hat, also das ist eine super Sache, dann kann jeder gleich wieder von vorne, von Beginn an ansteigen, der neu dazukommt und weiß ich nicht. Also das ist auf jeden Fall super und schön, dass es wieder im Fernsehen läuft. Wir hatten ja lange schon spekuliert, dass es mal wieder laufen wird und fröhlicher bin ich, dass es so ist. Genau, das hatten wir vom November 2016 bis Oktober 2017, hat ProSieben Max erstmals die ersten 133 Folgen wiederholt, dann direkt im Anschluss Oktober 2017 bis August 2018 nochmal Staffel 1 bis 4, 1 bis 333 die Folgen, dann von Oktober 2018 bis März 2019 die fünfte Staffel, Premiere, und dann nochmal Juni 2019 bis November 2019 und Mai 2020 bis Juli 2020 jeweils Staffel 5 wiederholt. Aber tatsächlich, dass wir mal wieder die Wiederholung ab Folge 1, Staffel 1 hatten, das ist eben schon seit jetzt gut 3 Jahren nicht mehr gewesen, dass die ersten Staffeln wiederholt wurden. Gleichzeitig zeigt ProSieben Max, oder hat gezeigt, Film 23 nochmal. Es wurde ja dieses Jahr die TV-Premiere gefeiert von Film 23 zu Karfreitag. Und jetzt am vergangenen 3. Dezember hat der Sender den Film nochmal erneut ausgestrahlt, wieder um 20.15 Uhr. Wenn ihr Film 23 nochmal sehen wollt, vielleicht mit euren Privatmedien, kann ich euch vielleicht unseren Concast Audio-Kommentar Nummer 11 empfehlen, den wir in der vergangenen Woche veröffentlicht haben, wo Johannes, Olli und ich über den Film drüber gequatscht haben und so audiokommentarmäßig lustige Fakten, unsere Meinung zu dem Film abgegeben haben. Das heißt, wenn ihr ihn da irgendwie nochmal mit unserer Begleitung gucken wollt, dann könnt ihr das ab sofort tun. Reinhören lohnt sich in jedem Fall. Was man, wo man auch vielleicht reingucken kann, ist Episode 1, der geschrumpfte Meisterdetektiv, das Remake bzw. Reboot, Remaster, der ersten Episode inklusive anderer Handlungsstränge als vollwertiges TV-Special in Filmlänge, was in Japan ja 2016 ausgestrahlt wurde, ist jetzt endlich auf Crunchyroll verfügbar. Wir erinnern uns, Anime on Demand, da gab es ja Episode 1 bisher, wird jetzt in diesem Monat, im kommenden Dezember, eingestellt, am 8. Dezember. Und bisher sind noch nicht alle Inhalte von Anime on Demand zu Detective Conan auf Crunchyroll erschienen, unter anderem eben Episode 1 und daneben noch Film 23 und Lupin the Third vs. Detective Conan the Movie. Und eine dieser drei Lücken wurde jetzt geschlossen. Crunchyroll hat jetzt Episode 1 bei sich und ich nehme an, dass die anderen beiden Sachen dann auch demnächst folgen werden, wenn der Umzug weitergeht im Zuge der Schließung. Ich nehme jetzt an, wo die Schließung jetzt kurz bevorsteht, wird es immer schneller gehen. Und bald ist dann von Anime on Demand nichts mehr übrig und wir haben alles, was wir wollen, auf Crunchyroll. Was wir wollen, aber was wir erstmal noch nicht haben können, ist Film 24. Die scharlachrote Kugel wurde jetzt scheinbar erneut verschoben, beziehungsweise inzwischen wissen wir ja, dass sie verschoben wurde, weil der ursprüngliche Termin, den wir jetzt hatten, war der 2. Dezember, aber das ist nicht passiert, weil Amazon unter anderem oder Thalia und vor allem, was am wichtigsten ist, der Medienvertrieb AV Vision, zu dem ja auch Kazé gehört, das heißt der übergeordnete Vertrieb, hat den Disc-Release von der TFCon Film 24 als verschoben geführt, denn ursprünglich, wie gesagt, 2. Dezember bisher, das war unser aktuellster Termin, und jetzt wird angegeben, dass es doch der 16. Dezember, also genau 2 Wochen später, sein soll. Das ist jetzt der 4. Termin, den wir insgesamt haben. Zuvor war ein Release für den 2. September angekündigt worden, dann der 4. November, dann der 2. Dezember und jetzt ist es dann doch der 16. Dezember geworden. Ja, die scharlachrote Kugel, noch schlägt sie bei uns nicht ein. Das ist ein klitzekleines bisschen frustrierend, dass es da so ein Hin und Her gibt. Allgemein irgendwie so Film 24, Kino-Release-Datum, Rätsel und dann DVD-Veröffentlichung, Verschiebung, Verschiebung. Das läuft daher alles nicht so glatt für den Film, den wir so kurz nach Japan-Premiere auch in Deutschland mit Synchro gehabt haben. So toll das auch ist, ist dieser ganze Release, sowohl Kino als auch DVD, doch etwas holprig bisher. Ja, ich finde es halt erstaunlich, ne, dass wir 4 Termine haben. Ne? Das muss man sich ja mal auf der Zunge zergehen lassen. Und es wurde ja auch im Discord bei uns sehr stark diskutiert, was ich so gelesen habe, dass der ein oder andere da auch quasi ein bisschen Unprofessionalität vorwirft. Und ich muss sagen, ja, so ganz von der Hand zu weisen ist das nicht, weil dann hätte sich das auch irgendwie denken können, dass es irgendwie kein Release gibt vor Japan und so, ja, okay. Aber auch irgendwie dann 4 Termine zu machen, dann gehe ich doch lieber auf Nummer sicher und versuche das ein bisschen nach hinten zu legen. Ich hoffe, dass das noch irgendwie im Weihnachtsgeschäft klappt, dass der Film noch irgendwie erscheinen kann. Aber ich glaube es ehrlich gesagt nicht mehr so wirklich. Ja, und ich finde es schade, dass man das irgendwie nicht auf die Kette gekriegt hat. Da direkt mal ein. Ich meine, eine Verschiebung ist ja nicht schlimm, ne? Aber dass man direkt mal irgendwie einen Termin sagt und ja, der liegt dann vielleicht ein bisschen weiter in der Zukunft und wenn wir es irgendwie eine Vorverschiebung, dann beschwert sich, glaube ich, niemand. Aber ja, dass es dann so läuft, das ist dann doch sehr, sehr schade. Es wirkt irgendwie so, als wäre diese ganze Maschinerie, die ja normalerweise immer relativ konstant war, was den Filmzeitablauf anging, von Veröffentlichung von Kino bis zur Veröffentlichung auf Disc so ein bisschen aus den Fugen geraten. Ob das jetzt an noch anderen Dingen liegt, weiß ich nicht, kann ich nicht beurteilen. Aber es ist auf jeden Fall für den Fan, der darauf wartet und hofft, es vor Weihnachten zu kriegen, schade. Und vor allem ist es halt auch ein Chaos mit den ganzen Terminen. Man kennt das ja in der Kommunikation. An der einen Stelle bleibt nur der eine Termin hängen. Und als die Leute dann immer wieder den neuen Termin mitkriegen, das findet nicht zwingend statt und dann geistern mehrere Termine im Raum rum. Das ist einfach nur nervig für den Fan. Weniger nervig sind hoffentlich die News, die wir im Bereich Manga in Deutschland besprechen können. Da haben wir erstmals eine sehr große News zu einer bestimmten Serie, die nächstes Jahr erscheinen wird. Denn ich nehme es jetzt einfach mal in den Manga-Deutschland-Bereich mit rein. Denn Egmont Manga hat in ihrer Programmankündigung enthüllt, dass sie Gosho Aoyamas Manga Yaiba lizenziert haben. Die Serie, die ja von 1988 bis 1993 vor DetectiveCon wöchentlich in der Weekly Shonen Sunday veröffentlicht hat und von denen wir ja öfters mal ein paar Easter Eggs und Crossover in DetectiveCon auch haben. Ich sage nur Soshi Okita und wenn man jetzt an den Kyoto-Fall denkt mit Moroha Kurogane und Yaiba Kurogane, das ganze Schöne, oder wenn man vielleicht irgendwie die erste OVA gesehen hat von DetectiveConan oder das entsprechende Basiskapitel in Magic Kaito Kid Manga gelesen hat, dann kriegt man schon so ein bisschen, hat man vielleicht schon mal von Yaiba gehört. Der Action-Manga erscheint ab April 2022 hier in Deutschland bei uns. 24 Bände sind es, die Serie ist abgeschlossen, wie gesagt. Und ja, damit haben wir dann bald alle drei großen Serien von Gosho Aoyama hier endlich bei uns in Deutschland. Also als ich diese News zum ersten Mal davon gehört habe, ich war sehr sehr, sehr gehypt, muss ich zugeben. Ich bin auch sehr gehypt. Muss ich auch zugeben. Ich werde es mir auf jeden Fall holen. Ich habe auch damals hier OVA mal gesehen. Das war so mein einziger Berührungspunkt, so abgesehen jetzt von dem, was in der Serie passiert ist, was du schon gesagt hattest. Ja, nee, hatte ich mal in der OVA gesehen. Ich glaube, das kann ziemlich gut werden. Freue mich da schon sehr drauf, dass es erscheint. Und ja, bin einfach nur gehypt und hoffe, die Serie wird gut. Ja, ich bin auch sehr gespannt auf die Serie, weil, ja, wie Johannes auch, hatte ich bislang mit Jaiba selbst außer der ersten OVA und dem Kaito Kid-Kapitel keine weiteren Berührungspunkte und Hintergrundwissen. Und ja, deswegen kenne ich die Serie so im Prinzip noch gar nicht, weiß da gar nicht groß, was mich erwartet. Und bei 24 Bänden wird ja einiges passieren. Und von daher bin ich sehr gespannt, ja, was mich erwartet, wie das so wird. Und ja, mal schauen. Ich freue mich auf jeden Fall sehr, dass diese ältere Serie von Aoyama zu uns kommt. Weil, wie Lasse schon sagte, dann haben wir sie quasi hier komplett. Und ja, das hat mich auch sehr gefreut, dass wir von Aoyama was weiteres nach Deutschland bekommen. Ich bin auf alle Fälle auch neugierig. Also ich habe gar keine Ahnung so wirklich, was dahinter steckt. Halt, wie gesagt, diese paar kleinen Berührungspunkte, die gibt es, aber zum Inhalt kann ich mir nicht so viel vorstellen oder bin da halt noch nicht sehr belesen in der Richtung und freue mich dann da reinzugucken und mal zu schauen, was sich Gosho da für uns ausgedacht hat damals. Ja, das wird so ein bisschen eine kleine Zeitreise, auch vom Zeichenstil. Es ist natürlich eher an den frühen Majic Kaito Bänden dran, weil die eben davor erschienen sind. Es ist eine reine Action-Serie zumeist, das heißt viel, viel, viel Fokus liegt tatsächlich auf den Kämpfen und humormäßig ist es eher so wie frühes Majic Kaito, beziehungsweise eher so wie das frühe Dragon Ball auch. Auch wenn man gerade den Anfang sieht, Jaiba lebt im Dschungel. Kennt sich nicht so mit der Außenwelt aus, hat spitze Haare und weiß nicht, was Mädchen sind und so. Und humortechnisch geht es dann eher in so eine Richtung. Am Anfang könnte man vielleicht sagen, es ist sehr von Dragon Ball ein bisschen zu sehr inspiriert, was ja zu dieser Zeit noch nicht so alt war und sehr populär, aber trotzdem schon. Aber die Serie entwickelt dann doch relativ schnell auch so ein bisschen ihre eigene Identität. Ja. Aber das hat Aoyama auch mal in einem Interview gesagt. Früher hatte er die Storyboards von Kapiteln und so hat er immer relativ schnell gemacht und musste dann nur auch ganz viel zeichnen bei Jaiba. Während sich dann bei Detective Conan es umgekehrt verhalten hat, da hat er sehr viel mehr Zeit für die Storyboards und für das Schreiben gebraucht und das Zeichnen ging dann in einem relativ kürzeren Zeitraum. Ja, also wir können da viel Action erwarten und einiges an diesem frühen Dragon Ball, Majic Kaito, Lupin the Third mäßigen Humor, wo dann auch mal, wenn gesagt wird, dass jemand ein Mädchen ist, dann auch mal der Rock hochge dieses Skirt-Flipping mäßige und so weiter. Und in die Richtung geht das dann. Es ist natürlich Frühwerk, aber es ist auch natürlich nach Detective Conan die zweitlängste Serie. Da werden wir sicherlich auch mit den Bänden dann auch eine Entwicklung von Aoyama sehen können, die dann ja in Detective Conan fortgesetzt wurde, wo sie sich auch noch weiterentwickelt hat. Und ich bin mir sicher, das wird alles ganz furchtbar spannend zu sehen sein. Und ich kann mir auch vorstellen, dass wir hier im Conancast dann zu den einzelnen Bänden vielleicht auch öfters mal sprechen könnten. Übersetzungstechnisch noch ein kleiner Fun Fact: Wird uns zu Jaiba übrigens eine neue Person in diesem Gosho-Aoyama-Kosmos erwarten, denn übersetzt wird die Serie von Claudia Peter. Sie hat bisher in Deutschland Mangas übersetzt wie Ajin, Attack on Titan, Black Butler, Delicious in Dungeon oder Soul Eater. Also nicht Josef Scharnel oder der Übersetzer des Kaito Kid Manga. Da wurde ja Costa Caspari für die Übersetzung der Bände zuständig, aber keiner von denen wird da, sondern wir haben für Jaiba hier eine neue Übersetzerin. Aber ich glaube, die Serie braucht nicht so viel Vorwissen aus irgendwelchen anderen Gosho-Aoyama-Werken. Deswegen ist das natürlich durchaus okay. Ich könnte mir auch vorstellen, dass die vielleicht bei Egmont, jetzt wo du gesagt hast, dass sie zum Beispiel Hattest du Attack on Titan gesagt? Ja, Attack on Titan, aber auch Delicious in Dungeon, der wird ja bei Egmont Ja, veröffentlicht. dass sie halt so, dass die Übersetzerin halt so, dass die vielleicht alle für einen eigenen Bereich zuständig sind oder für ein eigenes Genre, weil wenn du sagst, Jaiba geht in den Action-Bereich, das waren ja die anderen jetzt, denke ich mal, auch so, dass sie vielleicht für dieses Genre Action zuständig ist, das zu übersetzen und dass das deshalb bei ihr gelandet ist. Kann durchaus angehen. Im Zuge dieser Programmankündigung von Jaiba wurden auch noch einige andere Sachen angekündigt, unter anderem offiziell auch der Release von Detective Conan Band 100 in Deutschland. Der wird bei uns jetzt, Stand jetzt, am 11. April 2022 erscheinen, selbes Datum wie der erste Jaiba Band. Also da haben wir mal wieder einen überschneidenden Release, so wie wir es letztes Jahr auch gehabt hätten, wenn die Lone Wolf Edition nicht verschoben worden wäre. Wie gewohnt 6,50 €. Gleichzeitig gibt es aber auch noch eine Spezialausgabe von Band 100, der 10 € kosten wird, und der kann jetzt auch schon vorbestellt werden. Was genau diese Spezialausgabe beinhaltet, ist jetzt noch nicht bekannt. Aber wie gesagt, man kann sie schon vorbestellen. Und ich muss sagen, auch wenn ich noch nicht weiß, was genau drin sein wird, ich habe mir sowohl die Spezialausgabe als auch den regulären Band schon bestellt. Da greife ich natürlich tatsächlich auch blind zu. Ich weiß es jetzt gerade gar nicht, aber wie sieht das denn aus? Hat die Spezialausgabe sieht auch anders aus, oder? So vom Cover her. Also oder vom Buchrücken, oder? Das wissen wir jetzt alles noch nicht. Wissen wir noch Also, nicht. Okay. es gab in Japan ja so einen alternativen Cover-Umschlag, der auf Kushoyamas schon Sunday-Cover-Artwork basiert hat. Vielleicht setzt Egmont das mit der Spezialausgabe da um, vielleicht, aber die genauen Details sind jetzt noch nicht bekannt. Ja, weil dann wäre das natürlich auch eine Überlegung, dass man sagt, okay, wenn ich mir da 100 Bücher ins Regal stelle, dann möchte ich, dass auch die Nummer 100 im gleichen Muster ist. Dann wäre das vielleicht noch ein zusätzlicher Kaufanreiz. Mir soll es egal sein, weil ich werde es auch so machen wie du. Ich würde mir auch beide kaufen. Ja, und mich dann einfach freuen, wenn ich es in den Händen halten kann. Oh ja, das wird toll. Also, das wird einfach. Ich hoffe, dass es so klappt, wie sie es jetzt geplant haben, und dass das alles so zusammen rauskommt und es wirklich so eine Art von Festlichkeit dann, also einen festlichen Moment ergibt. Aber es ist halt Band 100, und Band 100 ist einfach was Besonderes. Gleichzeitig mit den Terminen gibt es jetzt auch einen neuen Termin für das Detective Conan Artbook, The Complete Colorworks. Die Veröffentlichung wurde ja bereits bekannt, hatten wir exklusiv angekündigt. Jetzt haben wir auch einen Termin, den 5. August 2022, soll zusammen erscheinen mit Jaiba Band 3, also auch wieder ein Doppelrelease leider. Und tatsächlich eine Sache, die ich beim Detective von Avo bemerkenswert finde, ist der Preis, der im Egmont Manga Shop mit 32 € angesetzt ist, was ich für ein 274 Seiten langes Hardcover DIN A4 großes Buch mit über 700 Farbillustrationen, also jede Seite ist ja quasi eine Farbseite in diesem Buch, das finde ich für diesen ganzen Inhalt, finde ich das ein megamäßig guten Preis. Also ich hätte nicht damit gerechnet, dass der Preis so niedrig sein wird für das, was wir da bekommen. Ja, dem kann ich mich anschließen. Also ich kann mich erinnern, ich habe es mir damals aus Japan importiert und da habe ich umgerechnet, glaube ich, auch so um die 35 bis 40 € bezahlt und hatte mich halt auch im Vorfeld erkundigt, weil ich ja nicht so die Ahnung davon hatte, was man so für so ein Artbook bezahlt und da sagte man mir eigentlich auch, dass so ein Artbook halt schon etwas teurer ist und man da durchaus mit einer Preisspanne von 30, vielleicht sogar bis hoch 60 € rechnen könnte. Also für, ja, genau, für Farbseiten kann ich da auch nur zustimmen. Es ist einfach ein unglaublich guter Preis. Und ich hoffe, dass ich das dann vielleicht als Geburtstagsgeschenk bei mir auf den Tisch finden werde. Ich will das auf jeden Fall haben. Ich habe auch immer damals überlegt, ich habe das auch ab und zu bei Messen gesehen, ne, bei irgendwelchen Conventions, wo das dann auch mal verkauft wurde. Ich kann mich jetzt, will jetzt nichts Falsches sagen, weil ich mich nicht an den Preis erinnern kann, der dann immer mal rausgeschrieben war. Meine aber, es war auf jeden Fall so eher um die 40 € und aufwärts. Von daher freue ich mich, dass ich insofern nicht zugeschlagen habe, sondern dass das jetzt, ja, wo ich, dass ich Glück habe, sage ich mal, dass es jetzt doch auch in Deutschland erscheint. Und ja, es ist eine super Sache und für den Preis, also ich werde auch natürlich als Conan-Fan auf jeden Fall zuschlagen, aber ja, ich bin einfach nur froh und muss auch sagen, ich muss also ehrlicherweise, ich finde es jetzt nicht so schlimm, dass das mit einem Doppelrelease ist mit Jaiba. Ist ja doch irgendwie schon noch mal was. Dann geht man in den Laden und sagt sich, okay, ich will mir vielleicht das eine holen, ja, oder jetzt keine Ahnung, das Coverwork und sehe, oh, Jaiba hier noch was in Gusho, ja, mal liegt hier rum, dann kaufe ich mir das vielleicht auch noch. Also ich kann schon verstehen, warum man das irgendwie so macht. Finde es jetzt nicht so dramatisch, auch wenn es natürlich irgendwie, weiß nicht, so ein Artbook jetzt auch noch mal ein bisschen teurer ist als ein normaler Manga-Band, wo man dann sagt, okay, doppelter Manga-Band-Release, das geht jetzt nicht so sehr ins Geld, wo es hier dann doch vielleicht ein bisschen mehr reingeht. Aber andererseits, naja, ich spare mir dann Eingang zum Manga-Händler, ich kann dann alles in einem machen. Ich freue mich, dass es so ist und ich freue mich auch auf den guten Preis. Genau, ich hatte jetzt nochmal geguckt. In Japan kostet das Artbook, oder damals kostete es, 3850 Yen. Das sind umgerechnet circa 30 Euro. Da muss man aber natürlich dazu sagen, auf dem japanischen Buchmarkt und was die japanischen Detective-Conan-Fans angeht, kann man ja da mit dem Preis natürlich ein bisschen besser agieren. Ich habe mein Exemplar, ich besitze die japanische Version. Ich habe die damals bei einem der Japan-Tage in Düsseldorf gekauft, bei einer japanischen Buchhandlung. Da habe ich dann 55 Euro für bezahlt. Also quasi dann 15 Euro Import- und Ladengebühr quasi so obendrauf. Ist natürlich jetzt im Vergleich zu dem Preis ein bisschen mehr, aber ich muss dazu sagen, ich habe es dafür jetzt schon Jahre gehabt und es war auch diesen Preis wert. Bin ich ganz ehrlich. Aber ich bin natürlich froh, dass es jetzt, wenn es regulär lizenziert im Handel erscheint, dann ein bisschen preiswerter ist. Eine Sache, die auch noch angekündigt wurde, ist, dass ein exklusives Shikishi enthalten sein wird. Wer das nicht kennt, Shikishi sind so quadratische Karten aus hochwertiger Pappe, relativ groß. Normalerweise werden sie für Autogramme verwendet in Japan. Sieht man vielleicht auch, wenn man irgendwelche japanischen Dramen oder Spiele so hat, dass da an der Wand so Pappquadrate sind mit Unterschriften. Das sind Shikishi. Und Mangaka machen das öfter so, dass sie neben Autogrammen dann auch noch Zeichnungen machen. Normalerweise. Und scheinbar wird dann ein Shikishi enthalten sein. Wahrscheinlich nur bei der ersten Auflage des Artbooks von Gosho Aoyama. Weiß man jetzt noch nicht, ob es jetzt ein Shikishi ist, was es in Japan gab für irgendeinen anderen Anlass, was irgendwie lizenziert werden konnte, oder ob Gosho Aoyama kontaktiert werden konnte von Egmont Manga und für den deutschen Release ein Shikishi angefertigt hat. Das wäre jetzt nicht das erste Mal zum Beispiel. Ich glaube, bei Tokyo Ghoul Band 16 war so eine kleine Zeichnung von dem Mangaka drin, wo dann auch drauf stand: Danke an alle meine deutschen Fans für den Support und so. Weiß man noch nicht, aber auf jeden Fall, das Shikishi ist natürlich dann auch nochmal ein sehr netter Bonus, wo man wahrscheinlich auch schnell zuschlagen sollte, weil ich kann mir vorstellen, dass das nicht in jeder Auflage des Bandes, des Buches enthalten sein wird. Eine Sache, die leider jetzt in diesem sehr fröhlichen und sehr ach tollen Nachrichtenblock so ein bisschen die Stimmung trübt, ist die Detective Conan Fan Edition. Ihr erinnert euch, die Edition, über dessen Inhalt die deutschen Fans abstimmen durften, die wurde jetzt tatsächlich verschoben aufgrund einer Verzögerung im Freigabeprozess durch den Lizenzgeber. Wie Egmont Manga sagt, wird die Fan Edition nicht am 1. Dezember erscheinen, beziehungsweise ist nicht am 1. Dezember erschienen. Das ist ja auch, wenn ihr den Podcast hört, jetzt schon in der Vergangenheit. Also ihr habt sie nicht in der Hand, also ist sie nicht erschienen. Sie wurde jetzt verschoben auf den 8. Februar 2022 offiziell. Ich glaube, zwischenzeitlich stand im Egmont Manga Shop mal kurz was von Januar drin. Aber der aktuelle Termin ist der 8. Februar 2022 und hoffentlich dann bald können auf connews.org exklusiv das finale Cover, die Inhaltsangabe und die tatsächlichen Top 5 Fälle der deutschen Leser, die dann den Inhalt des Sonderbandes ausmachen, veröffentlicht werden. Das kann dann hoffentlich auf Con News passieren, bevor der Release da ist. Und ja, auch wenn die Fan Edition jetzt verschoben wird, ich glaube, sie ist natürlich trotzdem weiterhin ein sehr großer Grund zur Freude, auch wenn sie erst 2022 erscheint. bin da drauf tatsächlich extrem gehypt eben. Und ich finde es auch tatsächlich, diesmal haben wir eine Begründung. Das ist ja bei allen anderen Verschiebungen, hängt man ja manchmal da so in der Leere. Man hat irgendwie eine Art von Begründung und einen Termin, der auch wieder realistisch erscheint. Und ich finde, ich jetzt wäre jetzt komisch gewesen, wenn es jetzt wieder Januar gewesen wäre. Dann hätte man so diese Vibes vom Filmrelease bekommen. Das ist jetzt nicht der Fall. Also von daher gehe ich einfach mal davon aus, dass wir uns am 8. Februar über diese tolle Fan-Edition freuen können. Ja, freuen kann man sich auf jeden Fall. Ich meine, allein wenn man an die Aktion zurückdenkt, wie man vielleicht die Fälle gewotet hat, wie man auf der Webseite war und das alles. Also, das hatten wir ja so noch nie, diese Aktion. Und ich weiß noch, wie ich da halt saß und überlegt habe, oh, welchen Fall schlage ich den vor? Und also, das hat ja auch schon gewisse Erinnerungen. Und wenn man dann quasi das fertige Produkt dazu in Händen hält, was wo man ja bei der Planung so ganz leicht mitgeholfen hat. Also das finde ich schon, da werde ich mich auf jeden Fall drüber freuen. Kommen wir kurz zum Bereich Weekly in Deutschland. Da sind wir jetzt gerade vor dem Start eines Falls, beziehungsweise in Japan ist er schon gestartet, im DetectiveCon Weekly. Hoffentlich dann, wenn ihr den Podcast jetzt am Sonntag hört, morgen. Wir hatten bei Weekly 1081 ja das Problem, das wurde auch verschoben. Da sollte das Kapitel ja ursprünglich am 1. November 2021 erscheinen, war es dann nicht im DetectiveCon Weekly hoch und dann hat Egmont Manga erst am 3. November tatsächlich sich gemeldet offiziell und gesagt, ja, sorry, das Kapitel wird verschoben. Schließlich wurde das Kapitel dann erst am 17. November veröffentlicht im DetectiveCon Weekly, also ja, da war die Verzögerung dann auch über 2 Wochen vom ursprünglichen Datum. Nicht so schön, aber immerhin ist es jetzt veröffentlicht und hoffentlich, toi toi toi, ist das für 1082 dann auch pünktlich. Ich werde das nur kurz anreißen und wir besprechen das dann am besten, wenn der Fall vollständig ist. Es geht um einen Fall in Gunma, denn dort wurde jemand ermordet und ich sage Gunma, aber eigentlich ist es auch Nagano, denn es gibt ein Hotel, was direkt auf der Grenze zwischen den Präfekturen Nagano und Gunma liegt und im Parkplatz des Hotels gibt es auch tatsächlich so eine Linie, die die Grenze darstellt zwischen diesen beiden Präfekturen. Kennt man vielleicht auch aus Europa, aus irgendwie so Belgien und den Niederlanden, wo es irgendwie so eine Grenzstadt gibt, wo dann eine Einkaufsstraße dann auch so eine Seite ist Belgien, eine Seite schon Niederlande. Und so ungefähr muss man sich das da auch vorstellen. Und das Opfer wurde halt direkt auf dieser Linie ermordet. Und deswegen ist sowohl Yamamura von der Polizei Gunma als auch Morofushi, Kansuke Yamato und Yui Urahara, Uehara, Uehara von der Polizei Nagano angerückt. Und Kogoro kommt dann auch dazu, weil er gerade in Gunma ist mit Ran und Conan und Yamamura anruft, weil er eigentlich nur wissen will, ey, was ist hier eigentlich in Gunma so ganz lecker zu essen? Und Yamamura sagt dann, ach, Sie sind Gunma, passt ja gut, ich habe hier gerade einen Fall zu tun, kommen Sie doch mal her. Und es gibt dann Gerangel um die Zuständigkeiten, kennt man ja vielleicht so ein bisschen, bevor Morofushi dann sagt, ja, hey, hier, wir sollten zusammen agieren gegen den Mörder und nicht gegeneinander. Und da bricht dann mal wieder irgendwie so ein chinesisches Sprichwort und so. Ganz kompliziert alles. Gott sei Dank muss ich das nicht übersetzen. Ja, schlussendlich geht es um Fall, gehe ich jetzt noch immer so drauf ein. Es geht um das Opfer und die Verdächtigen waren Livestreamer tatsächlich. Und der Mord wurde auch von einer Sicherheitskamera gefilmt. Ganz interessant am Ende des Kapitels ist noch, dass Yamamura sich erinnert an Morofushi, beziehungsweise sagt, dass Morofushi seinem Kindheitskumpel Hiro. Ganz ähnlich sieht er auch Morofushi mit Nachnamen hieß. Und wir wissen ja, Scotch, der Freund von Rei Furuya, war der Bruder von Morofushi und hieß Hiromitsu. Also scheinbar war Hiromitsu in seiner Kindheit, wo er oft umgezogen ist, auch mal in Gunma mit Misao Yamamura Käfer sammeln im Wald und mit ihm am Spielen. Und ich bin mir sicher, das wird im Verlauf des Falls noch zu ganz, ganz tollen Szenen führen. Keine Ahnung. Jedenfalls. Es ist quasi ein Treffen zwischen der Polizei Gunma und der Polizei Nagano und das ist ja alleine schon sorgt bei japanischen Fans zumindest für sehr viel Freude. Ich habe da schon einige Fanarts gesehen und Gosho Aoyama hat auch gesagt, ist das jetzt eigentlich so das Dream Team, was sich manchmal gewünscht haben? Mal schauen. Und ich bin mir sicher, wenn wir den Fall dann in Länge besprechen, dann wird es am Ende bestimmt ein spaßiger Fall gewesen sein. Kommen wir zur spoilerfreien Zone. Apropos Hiromitsu Murofushi, der kommt uns ja gerade gelegen. Was für ein Zufall, Zwinker, Zwinker. Wild Police Story wurde angekündigt, dass die erste Episode des Anime am 4. Dezember laufen wird. Das heißt, wenn ihr den Podcast hört, ist die jetzt schon gelaufen. Beziehungsweise, es ist dann doch ein bisschen komplizierter geworden, weil ursprünglich war das alles. Der Twitter-Account hat immer gesagt: Wild Police Story Anime Episode 1 und so. Und auch die Webseite und der Twitter und die Promotion haben alles das gesagt. Branding war mit Wild Police Story Logo und so. Und dann kommt die Preview, weil es wird gesagt, es wird von TMS gemacht und es wird auf demselben Sendeplatz laufen wie Detective Conan. Und Conan wird in der Pause dann, in der Woche dann nicht laufen. Also quasi wie die Magic Kaito Specials, die früheren. Kid the Phantom Thief, die Serie, die lief auch auf dem Sendeplatz statt Detective Conan und wurde von TMS gemacht. Also haben alle gedacht, okay, das ist Episode 1 von Wild Police Story und dann pausiert Detective Conan. Dann aber ist es jetzt so, dass als dann die Preview kam und so, das hatte Magic Kaito ja auch, stand auf der YTV-Anime-Webseite plötzlich nicht, dass das irgendwie Wild Police Story Episode 1 ist, sondern da wurde dann plötzlich gesprochen von Detective Conan Episode 1029. Also ist Wild Police Story scheinbar jetzt doch Teil des regulären Anime. So ist es jetzt jedenfalls scheinbar geschrieben, wenn sie es nach dem Detective Conan Anime nummerieren. Dann verstehe ich aber irgendwie nicht, warum es ein eigenes Logo gibt, warum überall von Wild Police Story Anime Episode 1 gesprochen wird, wenn es dann doch Teil des regulären Conan Anime ist. Keine Ahnung. Das muss man dann schauen. Die Episode haben wir jetzt natürlich noch nicht gesehen. Wenn sie gestern lief und heute der Podcast rauskommt, die werden wir dann zu einem anderen Zeitpunkt besprechen. Nur, dass diese Kommunikation, die wir jetzt im Vorfeld hatten, finde ich doch etwas merkwürdig. Ja, würde ich auch sagen. Also ich persönlich würde sagen, das ist auf jeden Fall was Eigenes. Und selbst wenn es ein Conan-Spin-Off ist, sollte es trotzdem was Eigenes sein. Eine eigene Serie, auch wenn sie nur ganz kurz ist. Weil wenn man dann weiterdenkt, dann haben wir ja vielleicht auch irgendwann noch Zero's Tea Time, was ja auch ein Spin-Off ist. Das ist auch eine eigene Serie und wir kennen den Inhalt hier von Egmont aus dem Manga-Bereich und ich persönlich würde es dann ja eher unschön finden, wenn ich dann, keine Ahnung, ich sag mal, dann haben wir gerade Detektiv Conan Episode 1800 und dann kommt 1801 mit Zero's Tea Time und zieht sich dann erstmal 10 Episoden durch oder so und dann geht es bei Conan dann entsprechend mit 1000 820 oder irgendwie so halt 10 Episoden später weiter. Das finde ich dann persönlich, wenn ich dann wieder alleine auf die Conan-Reihe gucke, eher doof. Also haben sie ja bei Kaito Kid auch nicht gemacht. Das ist ja auch eine eigene Serie, selbst wenn Conan dafür pausiert hat. Also ich persönlich würde das eher unschön finden, wenn das dann tatsächlich so umgesetzt wird mit, ja, das ist jetzt 1029, Zero's Tea Time. Nicht Tea Time hier. Police Story 1 und Conan geht dann später weiter. Also wäre ich kein Freund von, wenn das so umgesetzt wird. Ich frage mich auch, warum die japanische Kommunikation da jetzt an der Stelle so komisch ist. Also woran das gelegen haben kann. Weil wenn, es wurde ja im Vorhinein wirklich eigentlich anders kommuniziert. Und warum es dann am Ende so gemacht worden ist, ich weiß nicht, da sitzt, ob da unterschiedliche Teams dran sitzen in der Produktion, ob da irgendwie ein Kommunikationsfehler stattgefunden hat oder ob es tatsächlich nach außen falsch kommuniziert worden ist. Aber irgendwie ist das komisch. Ich bin das jetzt gar nicht von japanischer Seite tatsächlich so gewöhnt. Wir reden ja normalerweise immer über Kaze und über die Sachen, die da schieflaufen. Das ist ja alles immer bei uns lokal, also regional. Aber das ist man irgendwie so gar nicht, also finde ich jetzt zumindest nicht so gewöhnt. Ja, ich finde es auch ganz interessant. Ich weiß gar nicht, wie da der Stand ist. Vielleicht weiß Lasse mehr mit einem Opening und Ending. Ob das dann das Detektiv Conan Opening und Ending ist oder ob es da ein eigenes für gibt. Das wäre auch, finde ich, irgendwie noch ganz interessant. Ja, ansonsten wirklich, ganz komische Kommunikation, kann man, glaube ich, nicht anders sagen. Tatsächlich ist das auch eine News aus diesem Monat, denn es wurde angekündigt, dass ab dem 4. Dezember auch ein neues Ending startet, nämlich Ending 65 Sweet Moonlight von Breakers, einer altbekannten Deathcon-Band. Und da wurde tatsächlich auch gesprochen, dass das das neue Ending für Deathcon allgemein ist. Und das startet halt mit dieser Wild Police Story-Episode. Das ist ja Also komisch. scheinbar. Das ist richtig komisch. Sorry fürs Unterbrechen, aber ich finde das gerade total skurril. Neues Ending allgemein für Detektiv Conan und dann kommt da. Hä? Mal gucken, was da wirklich mal rumkommt. Aber wie gesagt, ich gucke auf den Twitter-Account, da steht überall Anime Wild Police Story und Detektiv Anime Detektiv Conan Wild Police Story. Also Detektiv Conan steckt natürlich im Titel auch mit drin vom Manga-Spin-off und so. Und auch in den Credits wird dann immer Arai mit gecredited und neuer Credit ist dann halt dafür 2021 für Wild Police Story und so. Aber ja, scheinbar ist das tatsächlich Teil des regulären Anime. Also vielleicht bestrahlen sie es auch nur als Teil des regulären Anime aus und hinterher wird es dann ausgekoppelt oder so. Also das ist alles. Der Umgang ist sehr, sehr verwirrend damit. Und ich finde dann auch die Ankündigung, dass sie dann vorher angekündigt haben, ja, Wild Police Story kriegt eine Anime-Adaption im Fernsehen, als ob das ein eigenes Projekt wäre. Wie genau, es wird ja im Prinzip wurde angekündigt, wie ZUST-Teil und Hanzawa-san auch. Nur das werden ja wahrscheinlich eigene Anime, da kommen wir gleich noch zu. Und ja, wie das jetzt so ist, das finde ich alles. Also, da hätte die Kommunikation durchaus besser sein können. Das fand ich sehr verwirrend alles. Ich bin auch gerade am Überlegen, ob ich jetzt lieber Wild Police Story anstelle von Con als Teil von Con haben möchte oder neue Filler-Folgen. Das bin ich, ist noch eine Diskussion, aber allein so wie Olli es zu Beginn gesagt hat, es wäre halt ganz schön, wenn man die Sachen trennen würde irgendwie. Es ist halt schon was anderes. Aber dennoch, wenn es Filler ersetzen würde. Ja, das wird ja so oder so, also, weil es ja auf dem Sendeplatz läuft. Das ist schon gut. Ja, wie eben die Magic Kaito Specials auch. Das ist ja deswegen vermutlich auch eine Sache, warum alle angenommen haben, das wird was Eigenes, weil es eben bei den Magic Kaito Specials so waren. Die liefen auf dem Sendeplatz, waren vom selben Team, aber waren nicht Teil der regulären Detective Conan Serie. Nun gut, mal schauen, wie sich das noch entwickelt. Eine Entwicklung, die wir sonst noch haben, ist zu den Anime, zu Wild Police Story, zu Zero's Tea Time und Hanino Hanzawa-san, die wir gerade eben schon erwähnt hatten. Die News, die wir dazu diesen Monat hatten, ist, dass diese beiden Anime auf Netflix laufen werden. Netflix lizenziert ja immer gerne japanische Anime, zuletzt unter anderem aus der Sunday auch Comic and Communicate, ein anderer Anime, der dann auch international auf Netflix läuft. Und tatsächlich dann werden diese beiden Anime relativ zeitnah zum japanischen Veröffentlichung weltweit, also auch in Deutschland, bei Netflix zu sehen sein. Und das ist ja etwas, das unterscheidet diese beiden Serien dann relativ stark von den regulären Detective Conan Anime und auch von Wild Police Story, wozu es keine so eine Ankündigung gab. Und jetzt wissen wir auch scheinbar warum. Ja. Zero's Tea Time und Hanzawa-san bei Netflix. War eine ziemliche Überraschung. Ja, das ist es auf jeden Fall. Ich weiß nicht tatsächlich, wie ich manche Sachen davon finden soll. Natürlich, ich weiß, dass es diese Diskussion bei uns auf dem Discord auch schon von einigen Personen gegeben hat, gerade so in Bezug auf Zeros Rolle und dem Spoilerpotenzial davon für manche Leute, die dann nicht den Manga aktiv verfolgen, sondern nur Anime-Gucker sind. Ist es natürlich, wenn es dann heißt, okay, hier gibt es Detektiv Conan Spin-off-Serie auf Netflix und die meisten Leute haben Netflix und schauen es dann da, kann das natürlich für manche Leute nicht ganz so schön sein, aber klar, wenn man normalerweise, ne, der Inhalt ist da im Deutschen, wir haben die Manga, wir haben den Inhalt und der dann und den aktuellen Stand sozusagen quasi fast. Dementsprechend sollte das kein Problem sein, aber ja, das kam mir gerade nur noch in den Kopf dazu. Aber ansonsten ist es cool. Also, dass Sachen auf Netflix erscheinen sollen, Spin-offs, ist eine super Ankündigung. Also ich sage jetzt mal aus meiner Perspektive, ich hätte es besser gefunden, wenn das zu Crunchyroll gekommen wäre, und nicht zu Netflix, weil ich kein Netflix habe. Aber das ist der einzige Grund. Ansonsten freue ich mich natürlich, dass das auch fürs westliche Publikum lizenziert wird. Und Netflix synchronisiert natürlich auch. Ja, dann hoffe ich, dass Netflix im Blick hat, dass der gute Toru Amuro bereits eine deutsche Stimme spendiert bekommen hat mit Film 22. Ich glaube, der war's. 20. 20, ja. Also 22 dann auch, aber erstmals im Film 20. Ja, genau. Jedenfalls haben wir mit Konrad Bösert schon ein Zero, wo wir ihn hören können. Und ich hoffe, dass er dann entsprechend auch dafür wieder besetzt wird und nicht, dass Netflix da dann was komplett Eigenes macht und dann, ja, haben wir eine ganz andere Stimme. Und wenn du dann die Filme schaust, denkst du, hä, was ist das denn? Der hört sich aber ganz anders an. Und schlussendlich noch die vielleicht größte News in diesem Blog tatsächlich. Huiuiui ist Film 25, der jetzt offiziell angekündigt wurde in der Shonen Sunday Nummer 1 2022, die erschienen ist am 1. Dezember 2021, in Japan. Alle Jahre wieder das übliche Spiel. Es wird angekündigt mit einem Aoyama-Poster und dem japanischen Titel und dann wird die Con-Website auch aktualisiert. Film 25, es war bereits bekannt, es wird sich um Sato und Takagi drehen und außerdem auch um die fünf Freunde von der Polizeiakademie. Da sind sie wieder, die Typen aus Wild Police Story. Amuro und seine vier toten Freunde. Scotch, Matsuda, Hagiwara und Date. Sie sind auch dabei in Flashback-Form, mutmaßlich. Ich glaube nicht, dass sie von den Toten wieder auferstehen, obwohl das durchaus zum Thema passen würde, denn der japanische Titel lautet, also der übersetzte Titel ist die Halloween-Braut, Halloween no Hanayume, oder im internationalen Titel The Bride of Halloween. Macht Sinn. Sie haben im Vorfeld, gab es zu Halloween ein Promo-Artwork von den Wild Police Story-Charakteren in Halloween-Kostüm und dann wurde dann wie eine Art Countdown immer einer von denen weggenommen, weil die gestorben sind, ebenso und eine Traueranzeige dann gemacht, bis dann nur noch Amuro übrig blieb. Ja, und da sehen wir schon, das wurde auch, hat thematisch schon auf den Film 25 Reveal hingeleitet. Am 15. April 2022 soll der Film in Japan starten. Ja, ich bin schon ziemlich gespannt. Ne? Das Poster hat ja auch schon, ja, lässt sich ja schon irgendwie erahnen, wer die Braut sein soll. Finde ich ganz spannend. Also freue mich sehr. Halloween, weiß ich nicht. Naja, wenn es bei uns in Deutschland dann rauskommt, vielleicht auf DVD, dann passt das vielleicht wieder. Ja, ansonsten ist vielleicht die Jahreszeit ein bisschen untypisch, aber was soll's. Mir soll's egal sein. Hauptsache, der Film wird gut. Crunchyroll hat auch über den Film berichtet, also Crunchyroll als hat ja auch eine News-Sektion, auch in der deutschen Version. Und da haben sie den offiziellen Story-Teaser von der Webseite tatsächlich übersetzt, den ich mal einmal kurz hier vorlesen werde. In Shibuya herrscht reges Treiben während der Halloween-Saison. In der Shibuya Hikari findet eine Hochzeit statt, bei der Sato in ein Hochzeitskleid gehüllt ist. Während Kon und die anderen geladenen Gäste zusehen, stürmt plötzlich ein Angreifer herein und verletzt Takagi, der Sa Sato schützen wollte. Takagi überlebt den Angriff zwar, aber mehr und mehr muss Sato an Matsuda denken, ihr geliebter Mann, der vor 3 Jahren bei einer Reihe von Bombenanschlägen getötet wurde, und vergleicht dies mit Takagis Situation. Zur gleichen Zeit bricht der Täter des Vorfalls, also der Bombenleger aus einer Stadt als Geisel, aus dem Gefängnis aus. Handelt es sich dabei wirklich um einen Zufall? Ralph Ryua, aka Amuro, aka Bourbon, Mitglied der öffentlichen Sicherheitspolizei, befindet sich auf der Jagd nach dem Mörder seines Klassenkameraden Matsuda, doch plötzlich taucht eine mysteriöse Person in Verkleidung auf und legt ihm eine Bombe um den Hals, beziehungsweise ein Halsband mit einer Bombe dran. Con besucht den unterirdischen Bunker, in dem sich Amuro versteckt, um die Bombe zu entschärfen. Er erfährt von einem Vorfall vor 3 Jahren, als Amuro und seine inzwischen verstorbenen Klassenkameraden von der Polizeiakademie Shibuya, also von der Polizeiakademie in Shibuya, auf einen unbekannten virtuellen Bombenleger namens Plamia trafen. Während Con und sein Team ermitteln, beginnt ein beunruhigender Schatten über ihnen zu schweben. Ja, also Also ich sag mal so, wenn das vor 3 Jahren war, dann kann es nicht das ganze Team gewesen sein, weil Hagiwara ist schon vor 7 Jahren gestorben. So viel mal dazu. Ja, aber dass man jetzt so hart auf eine Stadt als Geisel irgendwie geht und quasi den Täter davon, der übrigens noch nicht mal einen Namen hat im Manga, ist einfach nur ein Bombenleger, weil das eigentlich auch nicht wichtig ist, wer der Typ ist, dass man dem jetzt nochmal irgendwie so eine Rolle gibt, dass der hier ausbricht und dann, und da gibt es dann noch einen anderen Bomber, um den sich dann hoffentlich hauptsächlich drehen wird, weil ich brauche nicht irgendwie eine Stadt als Geisel 2, wo der Bombenleger von damals nochmal irgendwas macht, weil mit dem waren wir eigentlich fertig. Und ja, also und in welche Rolle die toten Leute da groß spielen können, außerhalb von Flashbacks, dass sie dafür so groß auf dem Poster sind und so. Naja, und diese Teaserei mit Sato und Takagi, werden die wirklich heiraten, Zwinker, Zwinker? Mal abgesehen davon, dass Gosho Aoyama 2011 in einem Interview schon gesagt hat, ja, ursprünglich hatte man auch, gab es die Idee, dass in Film 14 Takagi und Sato heiraten sollen mit einem Kid-Fall dran. Aber da hat Aoyama gesagt, dann kann ich das ja nicht mehr im Manga machen, deswegen machen wir es nicht. Und dass das jetzt hier gemacht wird, kann ich mir irgendwie kaum vorstellen. Vor allem, weil Aoyama auch immer wieder gesagt hat, dass dann einer von beiden den Polizeidienst quittieren muss, laut Vorschriften der Polizei. Also glaube ich auch nicht, dass das so richtig passieren wird. Also, da sehe ich bei dem Poster schon die 5 Freunde von der Polizeiakademie groß drauf, obwohl die meisten davon tot sind, also nur Flashback. Und Sato Takagi in Hochzeitsoutfit, obwohl es wahrscheinlich nicht im Film passieren wird. Oder irgendeine Fake-Hochzeit wieder sein wird, wie es ja auch schon mal im Manga gab. Und diese ganzen Sachen mit dem Täter von Eine Stadt als Geisel, weiß ich nicht, wie prickelnd ich das alles finde, so insgesamt. Aber vielleicht gibt es da noch die eine oder andere Überraschung. Du musst das positiv sehen. Die Detective Boys sind nicht auf dem Poster drauf. Hoffentlich hat's, und wenn sie mal wieder drauf sind, dann hoffentlich auch nur Flashbacks mit denen. Nein, ja, das ist das einzige Positive. Ich habe das Gefühl, es wird so voll. Also, auch das, was du jetzt schon vorgelesen hast, da habe ich schon gedacht, oh Gott, wie viel Story. Also, ne, klar, es ist noch gar nicht so viel Story an und für sich vielleicht, aber es wirkt schon wieder voll. Und ich weiß nicht, ich mag zwar, also natürlich mag man so dieses aufeinanderfolgende Action, das ist so das Ding vielleicht, aber wir wollten ja eigentlich, wir haben ja die Hoffnung, dass da noch so ein bisschen Mystery und wirklich das Detektiv groß geschrieben wird und nicht nur einfach die Con-Charaktere in irgendwelche Action-Situationen reingedrückt werden. Also ich hoffe, dass da irgendwie noch ein Fall, der doch ein bisschen Spannung in der Auflösung mitbringt, reinkommt. Ansonsten ist es halt schade, weil es wirkt für mich schon wieder nach sehr, sehr viel Action und wenig Fall. Aber wo wir schon dabei sind, ich würde eine Wette eingehen. Ich setze mal, weiß nicht, 100 € dass eine Bombe in dem Film explodieren wird. Also, das, wer dagegen wetten will, ist herzlich eingeladen. Ich habe das Gefühl, die Wette wirst du gewinnen. Das habe Also ich. nur eine? Nur Die Frage eine ist, dann nur nicht? eine? Oh Nein, Mann. mindestens. Oh je. Mindestens. Ja, Ah, da bin ich gegen, halt gegen die rechtliche eine. Lücke. Ja, jetzt hätte ich mich fast arm gemacht. Ja, ich merke schon. Oh je. Natürlich mindestens eine, die explodieren Ja, wird, ist ja natürlich. langweilig. Ei, ei, ei. Nach oben offen auch noch. Das ist, nee. Übrigens auch nochmal wieder ein Beweis dafür, wie populär Amuro ist, dass es jetzt kurz nach dieser Ankündigung von dem Story-Teaser habe ich schon mehrere Fanarts sofort gesehen auf Twitter von irgendwelchen Leuten, die Amuro schon mit dem Bombenhalsband gezeichnet haben. Und jeder hat dann so seine eigene Version gezeichnet, wie das so aussehen könnte, weil es ist ja bisher nur eine Textbeschreibung. Und dann gab es schon verschiedene Fanart-Interpretationen, wie dieses Bombenhalsband aussehen könnte. Also Amuro bewegt in Japan wirklich so einiges an Fans. Und ich bin mir sicher, dass der Film auch wieder ein Erfolg sein wird. Film 24 wurde ja so ein bisschen von Covid, wie sage ich das jetzt freundlich, also wurde schon ziemlich von Covid kaputt gemacht, das Einspielergebnis. Und ich hoffe, dass das dann mit Film 25, dass wir wieder in die Spur finden werden. Aber ich will auch nicht nur die ganze Zeit nur Amuro-Content. Das wäre auch, wenn der Film jetzt so viele Charaktere anpreist und dann am Ende es hauptsächlich um Amuro geht, das fände ich auch nicht, weiß nicht, würde ich auch nicht so gut finden. Ich weiß, die japanischen Fans würden das bestimmt sehr gut finden, aber nein, da haben sie den eigenen Anime jetzt dazu bekommen. Ja, und sie hatten ja schon Zero den Vollstrecker, wo er ja, die Hauptrolle spielt. Also bei so einem allgemein angekündigten Film, sage ich mal, mit ja, diesem Titel, wo ja keine Person genannt wird, da erwarte ich dann nicht, dass Amuro da 90% der Screentime bekommt. Na, aber ich meine, wie viele Kaito Kid Filme hatten wir bisher? Also, beziehungsweise, das können wir ganz genau sagen, wie viele Kaito Kid Filme wir bisher hatten. Fünf nämlich und einen zusätzlichen, wo er auch nur so ein bisschen aufgetaucht ist. Von daher, und ich meine, Akai Filme hatten wir technisch gesehen auch drei und Amuro, das wird jetzt Amuros dritter. Also, naja, es hält sich schon so irgendwie die Waage. Aber ja, naja. Ich sag mal so, auch dieses Ganze mit Wild Police Story, dass das jetzt so ist, ist natürlich alles kein Zufall, dass das promomäßig darauf hinleitet und so. Ist ja alles ganz schick. Und ich hoffe dann so ein bisschen, also ich habe dann so die Hoffnung, wenn das dann so mit dem Film 25 ist, dann ist diese ganze Sache mit den toten Freunden hoffentlich auch so ein bisschen durch. Weil ich meine, sie sind alle tot. Von jedem haben wir ab und zu mal so ein paar Flashback-Fälle, weil sie sind ja auch wichtige Personen, hatten Familie und so. Okay. Und so. Aber wir hatten dann jetzt ihren Flashback, Spin-off-Manga und jetzt auch noch einen Film über die. Und dann reicht's auch so mit der toten Freundesgruppe, finde ich. Und ich habe die Hoffnung, wenn das so durch ist, dann ist das Thema auch erstmal abgehakt. Und das fände ich dann auch vernünftig, wenn man sich dann wieder anderen Sachen zuwendet. Wie sagte Ruffy aus One Piece einmal, tote Menschen sollten tot bleiben. Zack, wieder zurück ins Grab gestopft. Ja, sehe ich ähnlich. Würde mich auch freuen, wenn man dann den Fokus mal wieder auf was anderes, auf andere Stories oder so legen würde. Wie zum Beispiel die Akai-Familie. Hey, Ja. von der hatten wir lange nichts mehr gehört. Als Masumi-Faner stößt du bei mir zumindest offene Tore ein. Ja, ich muss auch sagen, als du vorhin so die Inhaltsangabe, ja, zitiert hast, habe ich mich tatsächlich an, ja, weil es ja auch darauf anliegt, an eine Stadt als Geisel erinnert und dachte so, eigentlich dachte ich, dass Sato mit dem Tod von Matsuda bereits in diesen Episoden abgeschlossen hatte und dachte, wie jetzt im Film wird es wieder aufgegriffen. Ich dachte, sie wäre fertig damit. Ja, war sie am Ende des Falls eigentlich auch, aber dann haben wir ja keine Spannung im Film. Möchtest du sagen, dass es künstlich erzeugt und nicht Storytelling logisch gebaut lasse? Dass Eieieiei. Sato dann plötzlich doch wieder Angst hat, oh, wie bei Matsuda. Wobei man dazu sagen muss, es gab auch im Manga mal eine Stelle, wo Sato besorgt um Takagi war, nämlich der Fall, wo sie sich zum ersten Mal geküsst haben. Da hat Sato ja auch gesagt, Polizisten, manchmal geht es ganz schnell, dass sie sterben, wo sie dann an ihren Vater und Matsuda gedacht hat und so. Also sagen wir mal so, nochmal dran denken ist okay so, aber ich nehme ja an, im Film wird es dann so groß, so ein großes Ding sein, dass sie sich so Sorgen um Takagi macht und und so wie, und dann wird es wahrscheinlich unnötiges Drama, so wie in Film 23, wie wir im Audiokommentar festgestellt haben, das Drama zwischen Sonoko und Makoto. Wahrscheinlich wird das Drama mit, oh, Takagi, was, wenn ich ihn verliere wie Matsuda, wird wahrscheinlich ähnlich erzwungen sein, aber halten wir es den Leuten zugute, seien wir fair. Beziehungsweise ich bin fair und gebe dem Film eine Chance. Das auf alle Fälle. Ich würde halt nur ungern haben, dass diese eigentlich doch relativ starke Frau wie Sato in so eine weinerliche Frauenrolle reingezwängt wird. Das fällt mir jedes Mal, wenn das mit Frauenrollen passiert. Fände ich sehr schade. Aber ja, ich hoffe mal, ich gebe dem Film auch eine Chance. Beziehungsweise natürlich, es ist der eine Film, der eine Con-Film, der jedes Jahr läuft und der ist immer cool. Also von daher freue ich mich auf jeden Fall darauf. Drehbuchschreiber wird für Film 24 ist erneut Takahiro Okura. Der hatte auch schon das Drehbuch geschrieben zu Film 23 und Film 21. Boah, fand ich gut. Also so ein bisschen durchmischt. Regie wird übernehmen Susumu Mitsunaka. Die letzten beiden Filme wurden ja beide von Chika Nakaoka Regie geführt, eine Frau. Jetzt wechselt es mal wieder. Susumu Mitsunaka übernimmt das dementsprechend, wie gesagt. der an verschiedenen Anime gearbeitet hat, wie zum Beispiel an dem TV-Anime zu Haikyuu. Hat er viel als Regisseur gearbeitet und auch sonst als Animator und Key Animation Storyboard an ganz vielen verschiedenen Anime mitgearbeitet und der bekommt jetzt hier eine große Chance, an einem Detektiv-Conan-Film mitzuarbeiten. Und der hat auf Twitter auch schon geschrieben, dass er sich extrem freut auf die Chance und auf den Film. Tatsächlich, was noch nicht bekannt ist bisher, ist die Musik, weil auf dem Poster steht normalerweise auch immer Musik Katsuo Ono, der ja seit Beginn von Detective Conan immer die Musik macht. Das war dieses Mal nicht auf dem Poster drauf, also es war einfach gar kein Credit für Musik da. Weiß man jetzt nicht, ist einfach Katsuo Ono, weil diesmal nicht auf dem Poster oder macht es jemand anders. Weiß man aktuell noch nicht. Ich hoffe natürlich, es bleibt bei Katsuo Ono. Ja, und dann können wir jetzt uns darauf freuen, demnächst hoffentlich den ersten Teaser-Trailer zu sehen. Beziehungsweise vielleicht, wenn ihr diesen Podcast hört, ist er vielleicht schon gelaufen, weil ich habe hier jetzt noch die Vermutung, dass der erste Teaser nach der ersten Wild Police Story Anime-Folge veröffentlicht wird. Das heißt, vielleicht habt ihr ihn jetzt schon gesehen, wir noch nicht. Und wenn ihr ihn jetzt noch nicht gesehen habt, dann könnt ihr euch auch in der Zukunft mit uns darauf freuen. Aber ich nehme an, der wird dann relativ bald kommen. Gut, dann kommen wir zum Anime in Japan, wo wir einige Episoden zu besprechen haben. Zuerst mal den Block an Kanon-Episoden, Episode 1024 und 1025, Momiji-Okas Herausforderung. Und zu der Handlung werde ich noch kurz etwas erzählen. Es ist ein Kanon-Fall, ein Manga-Fall, deswegen hier bei der Zusammenfassung halte ich mich ein bisschen kürzer. Es geht um eine Herausforderung von Momiji-Oka. Überraschung, Überraschung. Denn sie präsentiert Heiji einen Fall, der sehr, sehr knifflig erscheint und fädelt quasi ein Duell ein zwischen Shinichi, den sie ja in Kyoto getroffen hat, und Heiji. Und wenn Heiji den Fall nach Shinichi löst, dann quasi muss er tun, was sie sagt und so. Und natürlich, dann ist es wieder mit, sie macht da mit Liebe rum und so. Und dann hat sie Heiji ganz für sich allein und so weiter. Und so kommt es dann zu einem Duell zwischen Shinichi und Heiji, Shinichi am Telefon mit Conan, wo er dann zuhört und was sagt. Und Conan sagt dann immer, ja, Shinichi hat gerade so und so gesagt. Und es geht um eine Mutter, die scheinbar Football geliebt hat und um verschiedene Codepapiere, wo es dann um einen Schatz geht, den die vier Brüder, die vier Söhne dieser Mutter gerne haben wollen. Und das Ganze führt unsere tolle Gruppe mit Momiji, Kazuo, Heiji, Momijis Butler, Yuri ist natürlich auch dabei, Ran und Conan, dann tatsächlich am Hafen zu dem Tatort eines Mordes, wo einer der vier Brüder ermordet wurde und die drei anderen Brüder die Verdächtigen sind. Und dann gilt es natürlich, den Mörder zu überführen. Und der Wettbewerb wird dann quasi so umgelegt von wer zuerst den Code löst auf wer zuerst den Mord löst. Und am Ende siegreich ist, hui, das verrate ich jetzt an dieser Stelle noch nicht. Sagen wir es mal so, es wird wie erwartet werden. Momiji Okas Herausforderung im Manga fand ich den Fall durchaus gut. Ist ganz nett mit dieser Struktur, dass es so ist, dass man sich in der ersten Hälfte quasi vor allem auf den Code fokussiert und dann quasi auf den Mordfall, dass wir so ein bisschen da eine Mischung haben aus diesen beiden Konzepten. Das ist ganz nett. Ich finde Momiji als Charakter durchaus okay. Und so kam sie auch wieder im Anime rüber. Zeichenqualität natürlich mal wieder so, naja. Aber ich bin froh, dass sie zumindest dieses Mal nicht wieder aus einem Vier-Kapitel-Fall einen Drei-Episoden-Fall gemacht haben, sondern diesmal haben sie es auf zwei Episoden beschränkt. Also keine Ahnung, wie sie auswählen, welche Vier-Kapitel-Fälle sie als drei und welche als zwei Episoden machen. Wer weiß das schon, aber ich finde zwei Episoden besser. Ja, also durchaus fände ich ein solider Fall, der im Anime, ja, dem Anime entsprechend umgesetzt wurde. Ja, würde ich auch sagen. Also ich fand, die Episoden waren ja recht kurzweilig, was natürlich dann auch der Tatsache geschuldet ist, dass wir zwei Episoden haben statt drei, weil ich fand, selbst in diesen zwei Episoden war dann ab und an mal, dass sie halt ein bisschen was wiederholt haben, gesagt haben, wie denn so der Fall war oder wie die Konstellation bei den Mördern ist, wer da wer ist und. Und ja, das, wenn man die Episoden dann so, ja, ziemlich zeitnah hintereinander sieht, dann kommt man manchmal in den Gedanken, ja, das kenne ich doch alles schon. Warum geht es jetzt? Kommt das jetzt nochmal alles? Ja, aber ansonsten fand ich den Aufbau und die Umsetzung sehr gut. Die Story war ja sehr schön. Es fing ja mit diesem Code an und dann am Ende ist er irgendwie, als sie den dann geklärt haben, auch gar nicht mehr von Bedeutung. Und der Fall mit den Brüdern ist wesentlich interessanter dann. Ja, und dann so das Zwischenmenschliche, Zwischenaktion zwischen den einzelnen Charakteren war auch sehr gut. Auch so, dass Momiji halt entsprechend eine bessere, stärkere Rolle hatte und man von ihr auch so ein bisschen mehr dadurch erfahren hat, als sie dann da so ein bisschen erzählt hat, als sie unterwegs waren. Das war auch sehr nett und ja, fand ich, war auf jeden Fall. Es waren sehr gute Episoden. Kann man sich gerne öfter mal ansehen, ja. Dann würde ich jetzt einfach mal mit den Fehlerfolgen starten. Und zwar mit Episode 1026, die den Titel trägt Der Augenzeuge, der nichts sagen kann. Und zwar ist es so, dass wir den Augenzeugen auch direkt zu Beginn kennenlernen, denn wir befinden uns in einer Wohngegend und dort wird eine Frau nachts von einer vierten Person mit einer Brechstange erschlagen. Und dieser Vorfall wird beobachtet von einer Person, die in einer Wohnung neben dieser Gasse wohnt und das Ganze nach dem Schrei der Frau sieht, da und sich dann anschließend erschrocken die Ohren zuhält, also eine Schreckreaktion, eine traumatische Schreckreaktion dann zeigt. Damit beginnt dann die Folge. Wir steigen gleich direkt mit Rang und Kokoro ein, die zu der Begutachtung des Tatorts hinzustoßen und natürlich sofort in die Ermittlung ins Ermittlungsgeschehen mit einbezogen werden. Con fällt dann das Haus auf und die Wohnung aus, von der der direkte Blick auf den Tatort möglich ist. Und er kommt durch einen Zufall in Kontakt mit einer Ortsansässigen, die ihn Fragen stellen möchte, weil sie sieht, dass Con einen Kontakt zu den Beamten hat. Con nutzt die Gelegenheit aber, um Gegenfragen zu stellen und um herauszufinden, wer denn in dem Haus wohnt. Und so kommt es dann dazu, dass Con, Kokoro und Rang bei der Familie Komori klingeln und dort nach dem Sohn fragen, dem Hikaru Komori, der mit seiner Mutter in dem Haus wohnt. Und dieser weigert sich aber, zu dem Tatvorhergang Aussagen zu tätigen. Er sagt wörtlich, dass er nichts gesehen hat und dass Con und der Rest verschwinden sollen. Daraus schlussfolgert Con, dass er auf jeden Fall etwas gesehen hat. Allerdings kommen sie an der Stelle nicht weiter und als sie gehen, bemerkt Con noch einige Auffälligkeiten bei den Schuhen im Schuhregal. Dann daheim wird im Fernsehen bekommt Con mit, dass eine Tour von Yoko Okino angekündigt ist und daraufhin schlussfolgert Con die Lösung des Falls zusammen, rennt zurück zum Haus von Hikaru, wo er dann auf den angeblichen Hikaru trifft und der aber gerade dabei ist, von zu Hause abzuhauen und mit einem Koffer ausgestattet ist. Und die beiden klären dann relativ schnell, dass es sich bei der Person, die uns anfänglich um Hikaru vorgestellt worden ist, nicht um Hikaru handelt. Und das ist ein bisschen der Twist bei diesem Fall, wie das Ganze dann aber ausgeht und was mit dem richtigen Hikaru ist und wer schlussendlich dann auch der Täter ist. Das würde ich an der Stelle nicht weiter vorweggreifen. Ich würde diesem Fall tatsächlich, also der hat mir sehr gut gefallen, muss ich sagen. Ich weiß nicht, woran es lag, vielleicht am Fehlen von den Detective Boys, man kann es nicht genau sagen. Aber ich fand, natürlich war die Story auch wieder relativ schnell klar, weil es nicht so viele Verdächtige gibt. Es gibt nicht so viele Personen, die in Szene gerückt werden. Das ist ja immer das Problem bei den Filler-Folgen. Aber die Handlung war spannend. Und auch mit einem netten Twist, mit diesem Rollentausch und das, also ich fand den Fall gar nicht schlecht. Von daher, ich würde der ganzen Geschichte tatsächlich 4 von 5 Brechstangen geben an der Stelle. Ja, also ich fand das Konzept und so und die fand ich auch sehr interessant, muss ich auch persönlich sagen. Bin ich so im Ganzen nicht darauf gekommen, wie das Ganze sich dann abgespielt hat. Von daher, ja, fand ich das sehr gut, auch als man dann entsprechend die Lösung hatte, fügte sich das alles logisch zusammen. Ja, und dann gegen Ende wurde es dann allerdings irgendwie ein bisschen, ja, seltsam, wie in so manchen Füllerfolgen. Also ich weiß nicht, warum der entsprechende Täter dann so gehandelt hat. Ich weiß gar nicht genau, ob deren Motiv genannt wurde oder so, oder ob ich es verdrängt habe. Jedenfalls, das fand ich dann ja sehr seltsam, so diesen offenen Ausstieg dann da. Und auch diese eine Szene war dann halt sehr merkwürdig, als Conan dann rausfand, dass eben Hikaru nicht Hikaru ist, sondern sein Freund. Und dass der Freund eben gesagt hat, ja, ich will mit dem Ganzen nichts zu tun haben, ich gehe jetzt, und Conan dann erst nochmal sagen muss, hallo, du weißt aber schon, dass dein Freund in absoluter Not gerade ist und dass es besser ist, wenn du mit der Polizei oder mit mir zusammenarbeitest und lieber was erzählen solltest, fand ich in dem Sinne irgendwie sehr seltsam, diese Darstellung von Freundschaft, dass er da auf jeden Fall so sagst, ja, nee, ich gehe einfach weg und mein Freund ist mir komplett egal. Und da muss das Korn in ihn da erst drauf stoßen muss. Das fand ich in dem Moment von diesem Freund ein sehr seltsames Verhalten. Ja, aber ansonsten war es wirklich mal ein sehr interessantes Konzept halt, dass man ja absolut irgendwie in die Irre geführt wurde und dann am Ende dachte, Moment, so war das ja eigentlich gar nicht, wie man das dachte. Und ja, deswegen würde ich auch sagen, dass wir hier eine der besseren Füller-Episoden des Monats erwischt haben. Ja, und ja, ich weiß nicht, ob es bei mir für 4 von 5 reicht, aber 3 von 5 ja, Computern oder Yoko Okino-Konzerten sind auf jeden Fall drinne. 4 von 5 wäre für mich definitiv wesentlich zu hoch. Dafür war die, also ich meine, dafür war sie mir zu schlecht. Ich wäre da eher so bei 2 von 5, weil es jetzt nicht so schlecht war wie so manche andere Filler-Episoden. Aber ich fand jetzt, ja, die Atmosphäre war ganz okay. Aber falltechnisch, das war. Es gab jetzt nie so den großen Moment, wo man jetzt irgendwie zweifeln konnte, wenn man dann irgendwie am Ende da sitzt und so denkt, so, ach ja, wir hatten ja noch eine einzige andere Person mit Sprechrolle so in diesem Fall, der jetzt noch in Frage kommt, dann muss das wohl die sein, diese Person. Dann finde ich das am Ende so ein bisschen so, okay, warum auch immer. Ja, nee, das fand insgesamt ganz gute Atmosphäre und so und der Twist, ja, auch okay-ish. Dass man jetzt so unbedingt darauf kommt, wie Con das gemacht hat, weiß ich nicht. Eine Sache, die ich noch merkwürdig fand, das ist jetzt aber eher so ein bisschen Nitpicking, ist, dass Con und Kogoro und Ran gehen ja in dieses Haus rein und draußen vor dem Haus ist ja der Tatort. Das heißt, da ist die Menschenmenge und Polizeiabsperrung und Takagi und Megure und so. Und die gehen am Haus rein, was direkt neben dem Tatort ist, weil von da hat man ja auch der Augenzeuge es gesehen. Und dann versuchen sie da reinzukommen und so. Und dann sagt er, aber nee, ich will nicht mehr mit euch reden. Dann gehen sie wieder raus. Und dann ist draußen alles leer. Und da ist niemand mehr. Und, hä? Also, ich meine, so lange waren die da bestimmt nicht drin. Das war immer derselbe Tag. Und plötzlich sind alle Menschen und die Polizei komplett weg und vom Tatort keine Spur mehr. Und ja, das fand ich irgendwie befremdlich. Das ist mir sehr aufgefallen beim Gucken, so, hä? Aber gut, das war einfach nur irgendwie. Dann so ein bisschen ein kleiner Kniff, damit sie das irgendwie ihre Geschichte so erzählen konnten mit dem mysteriösen Person, die da irgendwie scheinbar dem Hikaru nachspannt, dass die niemand sonst sieht. Ja, Aber ansonsten gut, war jetzt nicht der schlechteste Fehlerfall, den man haben könnte. Aber sonderlich gut fand ich ihn jetzt auch nicht unbedingt. Ich würde an der Stelle auch nochmal hinzufügen, auch weil ich gerade nochmal bei dem Artikel von der Folge bin, dass das Grafische ist natürlich auch wieder nicht so hervorragend in dem Filler, sieht man auf dem einen Bild ganz gut. Aber dass diese 4 von 5 bei mir natürlich hauptsächlich der Filler-Bewertung untereinander sind. Das ist bei mir, ich finde es unglaublich schwer, die Filler-Folgen mit den Fall-Folgen irgendwie in Vergleich zu setzen, weil man merkt, Kontinuität, ein gutes Konzept, eine gute Story auch, die linear und gut zusammenhängend ist und halt auch natürlich wirkt, das kriegen Filler halt eigentlich nie hin. Zumindest in den letzten Zeiten, die ich gesehen habe, waren alle nicht im Ansatz da dran. Und dann müsste man halt immer 1 oder 2 Punkte geben, so wie Lasse das ja auch tut. Bei mir ist das Konzept, glaube ich, da ein bisschen anders. Also ich versuche die Filler da unter sich zu bewerten. Und für mich zumindest war das, was Lasse erwähnt hat, dass es nur noch eine Person mit Sprechrolle gab, das stimmt. Aber ich war tatsächlich dadurch verwirrt, dass da noch eine dritte Person aufgetaucht ist, die. Und dann hatte ich irgendwie 3 Personen, also 2 Personen, die potenziell damit dran beteiligt sind. Und dadurch wurde meine Aufmerksamkeit wieder so ein bisschen abgelenkt. Also, dass ich jetzt so die ganze Zeit zu 100% wusste, wer der Täter ist, war tatsächlich nicht der Fall. Und das fand ich eigentlich mal ganz schön. Weil sonst sind die Filler entweder so, man weiß gar nichts, weil man es nicht wissen kann, oder man weiß alles direkt von vornherein und das ist langweilig. Gut, dann gucken wir doch mal, ob die nächste Filler-Folge vielleicht ein bisschen weniger langweilig ist. Die andere Seite des Vorhangs, Episode 1027, zu der erzähle ich jetzt noch mal ein bisschen was. Die Detective Boys, also Ayumi, Mitsuhiko und Genta, sind mit Agasa in einem Restaurant essen. Haibara ist nicht dabei, weil die wollen was im Fernsehen schauen, und Conan ist auch nicht dabei, weil der ist lieber allein zu Hause. Und beim Essen sehen sie dann auf der anderen Straßenseite in dem Gebäude hinter dem Vorhang, so Schattenspielermäßig, wie eine Frau und ein Mann zu Abendessen an dem Tisch sitzen. Und dann der Mann steht dann auf, füllt ein Weinglas ein und kommt der Frau dann so nah, und die Detective Boys denken, oh, küssen die sich jetzt, huhu. Aber dann plötzlich passiert es, und der Mann wirft die Frau zu Boden und prügelt auf sie ein, wie man aus diesen Schattenspielen erkennen kann. Und da sagt Agatha natürlich sofort, wir müssen unbedingt die Polizei rufen. Dann kommt ein Polizist, sie gehen darüber zum Apartmenthaus, wo das ist, und klingeln in der besprechenden Wohnung. Da geht aber tatsächlich eine Frau ans Intercom und sagt, nö, bei mir ist alles gut, und ich bin hier allein, und ah ja, ich habe einen großen Hund und vielleicht hat der irgendwie gespielt. Und sie will auch nur den Polizisten reinlassen, sonst niemanden, keine Fremden, aber der Polizist darf gerne mal nachgucken, was da so, ob da irgendwas Verdächtiges ist. Aber der Polizist kommt runter und sagt, nö, war alles gut in der Wohnung, da war auch nur eine Frau und sonst nichts. Dann am nächsten Tag kommen die Detective Boys zu Con in die Detective Mori und besprechen mit ihm den Fall, was daraus resultiert, dass wir nach 5 Minuten schon aus irgendwelchen Gründen längere Flashback-Szenen haben zum Beginn des Falls, warum auch immer. Vielleicht um Sendezeit zu strecken, weil aus dem Gespräch mit den Detective Boys kann Con dann schon relativ schnell herausfinden, was da genau passiert ist. Und sie verschaffen sich dann mit Hilfe von Takagi und dem anderen Polizisten nochmal Zutritt zu der Wohnung dieser Frau. Und da stellt sich dann heraus, huch, wer hätte das gedacht? Die Frau hat kurze Haare und ihr Freund hat lange Haare. Das heißt, es war nicht ein Mann, der eine Frau angegriffen hat, sondern eine Frau, die einen Mann angegriffen hat. Und so konnte sie alle täuschen. Und auf der Sicherheitskamera war dann zu sehen, wie die Frau heute schon gegangen ist mit einem großen Koffer, wahrscheinlich zu ihrem Job, wo die Detective Boys dann hinfahren, denn sie hat organisiert somit eine Lichtershow in einem Heido-Park. Und da ist sie mit ihrem großen Koffer unterwegs, vermutlich ist da der Freund drin. Und dann die Detective Boys schwärmen dann aus, um sie so ein bisschen davon abzuhalten, zu fliehen. Das machen sie mit verschiedenen weiteren Lichtspielereien und dem Audio von der Fernsehserie, die Con geguckt hat, wo jemand jemanden verfolgt. Und so treiben die Detective Boys sie dann so durch den Park, wo sie dann von Con konfrontiert wird, der Kogoro nachstellt mit so einer Schattenspielersilhouette auch, also ein kleiner Papierausschnitt von Kogoro, wird dann mit dem Licht so großgeworfen, dass sie so denkt, ah, da ist Kuro, Mori, und Gon spricht dann per Fliege. Ja, und legt dann den Pfahl offen und sie will ihn angreifen, aber Takagi ist rechtzeitig da und nimmt sie dann fest. Und sie hat dann noch so enthüllt, dass ihr Freund hat Schulden gemacht und hat sie dann auf ihn abgewälzt und deswegen hat sie ihn umgebracht. Und sie wusste nicht, dass jemand zuschaut und irgendwie alles blöd gelaufen für sie. Ja, ich muss sagen, merkt man vielleicht auch schon, ich fand die Anime-Episode jetzt nicht so prickelnd. Das war alles. Ich meine, der eigentliche Fall war sehr schnell vorbei, der Inhalt des Falls. Und dann haben wir noch einen Großteil der Folge damit verbracht, irgendwie mit so Schattenspielerei-mäßig die durch den Park zu scheuchen. Und dieser ganze Aufbau vom Fall, naja, also dieses mit, ah, das war auf jeden Fall ein Mann und eine Frau, da kann man, glaube ich, schon. Also ich meine, das guckt man einmal an als erfahrener Detektivkon-Zuschauer und dann weiß man schon, okay, wenn die sich so stark auf das Geschlecht festlegen, wird es wahrscheinlich andersrum gewesen sein. Und da war es auch tatsächlich andersrum. Ja, und irgendwie diese ganze Schattenspiel-Thematik. Ich finde, das hatten wir auch schon mal in Manga-Fällen, dann mit mit Shinichis angeblicher Freundin, wo Conan sich dann durch Agathas Käfer so mit seiner Silhouette als Shinichi ausgegeben hat und so. Und dieses mit so Schattenspielfiguren hatten wir in dem Fall, wo Hayabarama wieder groß geworden ist, da in dem Wald in Gunma. Hatten wir das auch mal und jetzt hier in dem Anime-Filler wurde das noch mal ein bisschen so vermischt mit so einem halbgaren Fall. Nochmal so ein bisschen aufgewärmt. Nee, also ich finde, das war nichts. Und wie gesagt, dass die allein schon nach 5 Minuten, wo die Detective Boys kommen, dann erzählen, dass es dann längere Flashbacks gibt von dem, was vorher passiert ist, in derselben Episode. Das fand ich, da hab ich schon gemerkt, oh Gott, die wollen hier irgendwie, müssen die hier scheinbar nach Zeit strecken. Und so hat sich dann auch irgendwie angefühlt. Also, ich bin da gerade mal bei einem von fünf. Das war nichts. Ja, da bin ich ganz deiner Meinung. Also, wie gesagt, vielleicht ist der eine Fall auch besser weggekommen, weil der Rest, also weil dieser Fall dann auch so grottig war. Ich habe den irgendwie geguckt und schon zu Beginn irgendwie dachte ich mir so, oh, was kommt denn jetzt? Aber als dann diese Szene, um die es ja gefühlt, wobei er so denkt, die andere Seite des Vorhangs, darum geht es jetzt den Großteil, als das dann so schnell gelaufen war, habe ich gedacht, okay, und jetzt geht es halt nur noch um eine langweilige Verfolgung und Stellungssache. Dass sie die stellen. Und dann, es sind halt auch wieder, es sind so total skurrile Sachen. Ich meine, warum, wenn sie das doch verbirgt, wann hat sie denn da diesen komischen Dartpfeil in das blöde Bild reingestochen? Warum hat sie das denn irgendwann gemacht? Also, das habe ich dann, war das schon, als der Polizist in die Wohnung gegangen ist? Ja, wohl hoffentlich nicht, sonst hätte der Polizist ja wohl das gesehen. Da waren so viele komische Dinge dabei. Da habe ich halt echt gedacht, guck mal, da war da Blut unterm Tisch. Wie hat sie das denn verborgen? Hat der Polizist das nicht gesehen? War das an dem Abend dann noch nicht da? Also, das war irgendwie, das fand ich zum Beispiel super skurril. Und irgendwie, also, und das mit den Flashbacks war halt super komisch. Und hinten diese Schattenspielerei in diesem Rosengarten, der natürlich dann wieder mal, wo dann keine andere Sau an Menschen ist, wo es dann auch so duster wird und wo dann auch genug Nebel da ist, damit Con das irgendwie da dran projizieren kann, damit es realistisch wirkt. Das war alles so gekünstelt und gestellt. Das hat irgendwie auch keinen Spaß gemacht zu gucken. Also da bin ich auch, ich bin dann immer, ich weiß nicht, vielleicht habe ich auch einfach das Gefühl, dass diese ganzen Insektenfolgen immer noch mit dabei sind. Deswegen vielleicht 1,5 von 5 oder sowas in der Richtung. Ja, da bin ich so ziemlich bei euch. Also auch, ja, was ihr gesagt habt, gekünstelt und Zeitschinden und das war alles irgendwie nicht so doll. Also gerade auch als die Detective Boys das Conan erzählen, fand ich die Sache an sich fand ich gut, dass die Detective Boys da hingehen und sagen, ey, wir kommen hier nicht weiter. Und Conan war halt nicht von Anfang an dabei, der kennt gar nichts davon und er wird um Rat gefragt. Das fand ich war gut, aber dann eben, sie erzählen nochmal alles im Detail, was abgegangen ist, klar, aber wir sehen das alles nochmal und was man gerade eben erst gesehen hat, ist nicht so, dass das in der letzten Episode war. Nein, das ist ganz frisch noch die Erinnerung. Ja, und dann aber auch der Polizist halt, also das war schon die erste Sache, wo ich dachte, hä, wie dumm ist der denn? Weil die Frau sagt da unten, ja, hier ist niemand außer mir und meinem Hund. Der könnte das ja gewesen sein, wo man sich so denkt, naja, ein bisschen weit hergeholt schon. Und dann kommt der Polizist runter und sagt, nö, da war nur eine Frau. Und von dem Hund wird gar nicht gesprochen. Also er hätte ja zumindest irgendwie sehen müssen, dass da Futternäpfe oder ein Trinknapf oder irgendetwas ist, was auf diesen Hund hindeutet. Aber da war ja nix, hat man ja dann später auch gesehen, als sie die Wohnung sich angeguckt haben. Aber dieser Polizist hat es halt gar nicht geblickt und dem ist das auch nicht merkwürdig vorgekommen, dass sie, da hätte man ja schon irgendwie reagieren müssen oder so. Also das fand ich absolut unglaubwürdig, wie das hätte passieren können. Und ja, dann auch das Ende halt, ja, wie das dann, ne, was da in diesem Garten alles abgelaufen ist, ob das wirklich so mit diesen ganzen Tricks und mit der Tonaufnahme, weil das lief ja alles im Freien, ob das wirklich so klipp und klar erkennbar, verwechselbar für Menschen gehalten werden kann, halte ich auch mal irgendwie für unrealistisch. Und dann Kogoros Silhouette, die dann da im Wind weht und was der Frau überhaupt nicht komisch vorkommt. Und also das war alles irgendwie, ja, wie gesagt, sehr gekünstelt. Das Wort finde ich sehr schön, das nehme ich dafür jetzt. Von daher fand ich das auch nicht wiedersehenswert und sage auch, die Episode gehört mit zu den schlechten in diesem Monat. Und ja, wie ihr gesagt habt, das war nichts. Also schauen wir uns die nächste Episode an, würde ich sagen. Ja, es geht spannend weiter mit einer weiteren Folge, die geschrieben wurde von Yoshio Urasawa, dem Autoren von der Tokyo Bales Collection, Das Geheimnis vom Insektenmenschen und das Smile Village und so weiter. Ja, ganz viele tolle Sachen erwarten uns jetzt auch bestimmt in dieser neuen Folge, die Ballade der Kuchenliebhaberin, Episode 1028. Und über die ganz spezielle Handlung erzählt uns jetzt Olli etwas. Ja, wir beginnen die Episode mit ja, den Detective Boys, sage ich mal, die sozusagen sich ja ein heruntergekommenes Haus angucken und da dann entsprechend ja unter einem Steinhaufen so einen Arm sehen und dann erst sind sie noch so fröhlich lustig drauf, ja, ist nix, ne? Das kann ja gar nicht sein. Haha, lustig, lustig. Dann bricht dieses, ja, die Person, zu der der Arm gehört, aus dem Steinhaufen heraus und die Kinder erschrecken sich total, werden ohnmächtig und ja, dann geht es im Prinzip damit weiter, dass sie, ja, dass Conan auch auf dem Weg dorthin ist, weil die Kinder sind irgendwie vorgelaufen und er geht jetzt hinterher und findet die dann da ohnmächtig am Boden liegen und macht sie wieder wach und stellt fest, oh, alles gut, Gott sei Dank. Und die Kinder erzählen dann halt, ja, Zombies, blablabla. Und natürlich sagen sie dann, nee, wir müssen das ermitteln. Und dann finden sie da eine Blutspur. Offensichtlich hat sich die Person irgendwie verletzt und folgen dann der Spur und gelangen zu einem Café, wo eben eine Frau sitzt. Und dort bekommen wir dann das erste Mal mit, wie es überhaupt zu dieser ganzen Story gekommen ist. Denn Conan erinnert sich, hey, wir haben die Frau ja schon mal hier im Café gesehen, die saß da schon mal. Und da haben sich die Detective Boys dann unterhalten, dass wohl in diesem Gebäude, was so heruntergekommen ist, da soll eine neue Süßigkeitenfabrik entstehen und irgendwie fanden die das alles ganz spannend und wollten sich das unbedingt mal ansehen. Und Conan hat ihn da halt noch von abgeraten. Aber wie wir halt gesehen haben, hat das alles nichts gebracht. Und die Kinder sind dann da halt hin. Und die Frau geht dann, hat dann ihr Essen beendet und geht dann halt weiter. Und die Kinder verfolgen sie halt, weil sie halt rausfinden wollen, ob diese Frau wirklich die Frau war unter diesem Steinberg da. Und wie es ihr geht und so, ne? Und dann geht sie halt in die Hauptfiliale von dieser Kuchenfirma, wo sie eben noch den Kuchen gegessen hatte. Und Ja, da kommen die Detective Boys dann nicht mehr hinterher. Und Conan verweist dann so auf den Nebeneingang. Und ja, dann wollen sie da halt so ein bisschen da gucken, ob sie da irgendwie was rausfinden. Und die Frau schreit dann halt plötzlich, weil hinter der Firma ist noch so ein kleines Nebengebäude, wo sich die Mitarbeiter öfter mal aufhalten. Und dort wird der Präsident der Firma ermordet, aufgefunden, mit dem Kopf in so einem Waschbecken und ist halt nicht mehr dort, da, weil er ist tot. Und ja, die Frau hat ihn gefunden und dann kommt der Vizepräsident an und sagt, okay, wir machen das hier jetzt alles, ne? Du rufst die Polizei und so und ich informiere erstmal meine Frau über die Tatsachen hier und dann nimmt er noch ein Taschentuch auf vom Tatort und ja, dann kriegen wir mit, wie der Vizepräsident mit seiner Frau telefoniert, die gerade irgendwie zu Hause war und geduscht hatte und er sagt dann, hier, wir machen so gemeinsam alibimäßig, wir haben zusammen gegessen, wenn irgendwer fragt. Alles klar. Und dann denkt sie halt, oh, er hat was damit zu tun und wir erfahren dann halt noch, das Taschentuch, was er aufgehoben hat, gehörte seiner Frau. Deswegen denkt er, seine Frau hat was damit zu tun. Ja, und dann kommen Inspektor Maigret und Takagi und ermitteln da halt und die befragen halt die beiden, was denn geschehen ist. Und der Mann sagt halt, ja, ich war mit meiner Frau essen, es gab das und das. Und die Frau sagt, ja, ich war zur Tatzeit unter einem Steinhaufen begraben, weil sie sich eben dieses marode Gebäude da angeguckt hat. Weil sie sich da mit dem Chef treffen wollte, weil die ein Paar waren und der kam dann aber irgendwie nicht und dann hat sie sich aufgeregt, hat gegen die Wand in ihrer Wut geschlagen und dann kam diese Steinlawine darunter und hat sie halt begraben und deswegen kann sie halt nicht den Mann Chef ermordet haben, weil sie ja da halt war und danach haben die Detective Boys sie ja die ganze Zeit gesehen. Dann kommt noch die Frau an von dem Vizepräsidenten und sagt dann halt auch nochmal, ja, ich habe mit meinem Mann zur Tatzeit gegessen. Aber Conan fällt auf, dass die beiden halt völlig unterschiedliche Speisen gegessen haben und denkt dann, okay, dann geben die sich gegenseitig ein Alibi. Und ja, dann ermitteln die sozusagen dann nochmal so ein bisschen weiter. Conan findet das Ganze halt auch irgendwie so ein bisschen merkwürdig, weil er hat ja am Tatort dann auch so verschiedene Sachen gefunden, so Fasern von irgendeinem Pullover und all sowas. Und ja, dann erinnert er sich nochmal an eine Aussage von der Sekretärin, die halt unter dem Steinhaufen begraben liegte. Und als dann die Detective Boys, also Genta und Mitsuhiko und Ayumi wiederkommen, die haben halt selber Recherchen angestellt und erzählen dann Conan so ein bisschen, was sie herausgefunden haben, was ihm das alles noch mal merkwürdiger vorkommen lässt. Und als er dann auf die Aussage von der Frau zu sprechen kommt, die halt sagt, ja, ich wurde wach, weil die Kinder haben da geredet. Und dann sagen die Kinder halt, ja, aber war ein bisschen anders, weil wir haben uns ja erschreckt, weil die da rauskamen und deswegen haben wir geschrien. Und das war halt alles irgendwie sehr merkwürdig für Conan. Er denkt dann immer nur so ein bisschen nach und ja, dann geht's direkt mit den Leuten weiter, die Frau, der Vizepräsident und die Sekretärin eben wollen sich dann nochmal im Büro treffen vom Vizepräsident und so Notfallmeeting machen, was jetzt mit der Firma passiert und so weiter und so fort. Und wie es da halt bei so einem Firmenmeeting ist, gibt es auch Tee und Kuchen. Und die Frau geht dann weg und die anderen beiden sollen schon mal anfangen zu essen. Und als sie dann später in den Raum wieder reinblickt, sieht sie, dass die beiden da tot auf dem Tisch liegen und lächelt so in sich hinein. Und dann irgendwie sind wir in so einem Gang, wo der Kuchen irgendwie hergestellt wird hinter so einer Glas, weiß ich nicht, wie man das nennt, da ist so eine Glasscheibe, dahinter machen die den Kuchen. Und da kommt die Frau an und bedankt sich bei den Detective Boys, dass sie sie ja wach gemacht haben und dann kommen irgendwie alle zusammen, dann kommt Conan noch damit rein und sagt, ja, sie haben die Kinder hier für ihr Alibi genutzt, weil sie eine falsche Aussage getätigt haben. Und dann kommt auch noch Kogoro und dann beginnt die eigentliche Fallaufklärung mit dem schlafenden Kogoro, wie das alles so abgelaufen ist. Und ja, wer der Täter da halt in dem Fall ist und wie das im Detail ablief, wer da wen für ein Alibi missgenutzt hat und wer was fingiert hat und so weiter und so fort. Und das klärt Kokoro dann da alles auf sehr skurrile Weise auf. Ja, weil ich jetzt ja, oder weil wir ja gerade gehört haben von Lasse, wer für diese Episode verantwortlich ist, wundert mich dann auch am Ende diese Fallaufklärung da nicht mehr, wo Kokoro so absolut für mich unverständlicherweise da rumgetanzt ist. Also jetzt, wo ich weiß, wer die Episode geschrieben hat, sage ich, okay, alles klar, das passt auf jeden Fall zum Smileydorf. Da saß ich auch so und dachte, oh Gott, bitte nicht, warum? Und jetzt, wo ich das weiß, denke ich, alles klar, man kann auf jeden Fall Parallelen erkennen. Ja, aber mal zurück zum eigentlichen Fall und zur Episode an sich. Also, ich finde, die Idee fing gut an mit dem, dass da so eine Frau war und dann beschatten die die Kinder und dann, ja, wird halt entsprechend ermittelt, ob das die Frau war und wie dann da so einzeln getäuscht wurde und wie und was und wo. Aber je länger das Ganze irgendwie gedauert hat, umso verwirrender wurde es und ja, umso mehr blickte man gar nicht durch und gar nicht durchblicken ist auch hier wieder ein gutes Stichwort, denn die eigentliche Ermittlungsarbeit, die Conan ja dann gemacht hat, um den Fall aufzuklären und was er da so rausgefunden hat, das hat man so gar nicht gesehen, oder ich habe es im Zuge der ganzen Episode irgendwie vergessen oder so. Da hat er da Sachen rausgehauen als Kokoro, wo ich so dachte, hä? Wann war das? Das habe ich gar nicht gesehen. Und so eine Episode war das, glaube ich, ja, dass da Conan viel im Hintergrund ermittelt hat und man als ja, Zuschauer gar nicht wirklich was davon mitbekommen hat. Und deswegen, ja, stehe ich am Ende auch, wie bei den anderen Episoden von dem Typ, mit so einem großen Fragezeichen da und denke, hä, wann ist das passiert? Mit dieser Mischung aus, wie kann da jetzt, das ist doch lächerlich, dass Koror bei der Fallaufklärung rumtanzt und wie kann sie, ne, also das ist alles so sehr seltsam und ja, sehr verwirrend auch das Ganze, die ganzen Leute, die da irgendwie was erzählen und all das, ja, das hat mir alles absolut auch nicht gefallen, deswegen die Episode gehört auch mit zu den schlechten in diesem Monat und ja, muss ich mir auch nicht nochmal ansehen. Auch dieses Motiv war wieder so, hä, warum wieder so ein blödes Motiv da? Na, also kann man auf jeden Fall mit in die Schublade für das Smileydorf einsortieren, wo ich damals auch nur einen von fünf, keine Ahnung was gegeben habe. Hier bleibt es auch bei der für mich schlechtesten Bewertung mit einem, also kann man getrost weglassen, das Ganze hier. Konnte ich wirklich außer der Idee am Anfang nichts Positives weiter abgewinnen. Ja, ich würde da auch. Meine Fazit zu dieser Episode ist ein tiefer Seufzer und ich gebe Urasawa von 10 oder von 5 Episodenpunkten für mich. Ich tue die einfach in eigenes Schublade. Das ist jetzt mein separates Bewertungssystem, nämlich alle Folgen kriegen Urasawa von 10. Es ist einfach so. Ach, nee, also. Ich wünschte, der Mann würde für andere Anime schreiben. Also wie gesagt, ich würde diese Episode gerne in zwei Teile unterteilen. Ich würde gerne diese Fallaufklärung mit dem komischen Walzer und dem ganzen Gedöns, was da hinten passiert, einfach nehmen und in den Müll schmeißen und einfach vergessen. Und den Teil einfach wegcutten. Und wir nehmen einfach mal, ich glaube, die ersten 20 Minuten oder was auch immer, oder lass es 15 Minuten von der Folge und lassen nur die stehen. Dann würde ich halt sagen, okay, das Ganze ist sehr, sehr fingiert. Das ist auch schon wieder sehr, sehr künstlich. Aber meinetwegen macht die sich da fingiert die sich so ein Alibi durch die ganze Geschichte. Und meinetwegen kann sie da auch vorhersehen, wie die anderen reagieren. Ich fand das ja sogar noch ganz nett mit dem Ehepaar, was sich dann anfängt, gegenseitig Alibis zu geben. Wobei ich da aber nicht verstanden habe, warum die Frau nichts gesagt hat. Okay, die war verwirrt, die war davon vollkommen erschrocken. Aber ich meine, die hat ja Verletzungen und alles. Und die läuft einfach nach Hause, duscht. Also, das war ja auch schon wieder komisch. Das war auch nur, weil es dem Fall zuträglich ist. Wenn die Frauen mich da vorher Bescheid gegeben hätte, zu dem Zeitpunkt, wo ja das passiert hätte, dann wäre das Ganze in eine ganz andere Richtung gegangen. Aber gut, abgesehen von diesem ganzen Fingierten, das selber könnte man als eine schlechte Filler-Episode stehen lassen. Dann würde ich dem Ganzen gerne eins von 5 geben, fertig und gut ist. Aber dieses Ende, auch wo dann am Ende diese Kuchen anstatt von Köpfen waren, ich verstehe das immer nicht. Ich verstehe nicht, wie man auf diese Idee kommt. Aber gut, für eine Folge von dem netten Herrn, dessen Namen ich nicht versuche jetzt auszusprechen, ist es aber tatsächlich im Vergleich zum Smileydorf, wo es hier absolut gefühlt gar keine Handlung gab. Also es gab ja keinen Fall, so wirklich, bis auf diesen Verrat von der Verwaltung. Das war aber so irgendwie so 1% der Folge, war ja jetzt hier zumindest mal ein Fall im Mittelpunkt. Also im Vergleich dazu ist das immerhin noch mal was. Also es ist jetzt nicht die schlechteste Episode geschrieben von dem Autor. Nur ist es so, wie Lasse es sagt. Am Ende des Tages sollte der einfach die Finger von Detektiv Conn lassen. Und wenn er es doch versucht mit dem Fall, es dann auch bis zum Ende durchhalten. Das wäre so eine ganz normale Fallauflösung. Und ich hätte gesagt, das jetzt mal ein Anfang mit so einer Fehlerfolge und so einem Grundmaterial kann er mal versuchen, weiter durchzustarten. Das ist auf dem ganz normalen Niveau von normalen Fehlerfolgen. Da kann er gerne mit weiterschreiben. Aber diese Walzeraktion am Ende. Halleluja, ey. Da habe ich schon wieder gedacht, ich so, okay, jetzt ist auch, wo ist eigentlich, ich brauche hier nochmal was anderes, damit ich das hier verstehe. Ja, Also, ging mir auch so. das ist halt einfach so, das war dann so, ich so, warum? Es war doch alles, also hätte ich vorher gewusst, dass es von dem Auto wäre, wär ich so gewesen, ja, du schaffst es, eine normale Folge zu schreiben. Go, go, go, go, go. Oder wäre es an dem Punkt so gewesen, nein, warum fällst du wieder in alte Muster? Ja. Also von daher, man kann da mehrere Bewertungssysteme anlegen. Ich glaube, am Ende ist eine 1 von 5 normaler Standard und fertig. Und man kann da nichts mehr zu sagen, außer guckt sie euch nicht an, wenn ihr es nicht zwingen müsst. Ja, da sagst du was, diese Sache am Ende mit den Tortenköpfen, das hatte ich schon wieder total verdrängt. Ich habe das nur Ja, gesehen ich und wollte es auch dachte, vor Brenn what the bringen. fuck, was geht denn jetzt hier ab? Und mal von diesen unlogischen Sachen halt so ganz zu schweigen. Ich dachte auch, okay, die Frau wurde gerade von einem Steinhaufen begraben und sie geht nach Hause, als wäre nichts gewesen. Bitte was? Also fand ich auch absolut sehr. Naja. Hätte sie dann den Krankenwagen gerufen, wäre überhaupt gar keine Frage mehr gewesen, wer der Täter wäre im Fall, by the way. Aber hey, ne? Ja, aber ich fand auch, gut, wie gesagt, ich kann das vielleicht nicht nachvollziehen als nicht verheirateter Mensch, aber so diese Tatsache, der Ehemann, gut, der hat das Taschentuch gefunden, denkt, oh, vielleicht war es meine Frau. Aber die Frau hat ja so gesehen nichts vom Tatort mitbekommen. Die hat nur erfahren, als ihr Mann gesagt hat, hey, wenn jemand fragt, wir waren zusammen essen, okay? Wo sie dann gleich denkt, oh mein Gott, er ist in ein Verbrechen verwickelt oder so. Wie gesagt, ich kann das vielleicht nicht nachvollziehen, aber ich fand das in dem Moment einen argen Vertrauensbruch in dieser Ehe, wo ich dachte, ey, ihr seid doch verheiratet, warum verdächtigt ihr euch gegenseitig? Das ist ja was Schlimmes. Also, da hätte ich das Naja, Gespräch gesucht oder so. er verdächtigt sie, weil er das Taschentuch da gefunden hat. Und sie verdächtigt ihn, weil er offensichtlich versucht, ein Alibi zu konstruieren. Das war's dann aber auch schon. Ja, und das finde ich so, also allein deshalb gleich zu sagen, oh mein Gott, er hat was damit zu tun, also. Aber findest du es nicht romantisch, wie sie beide für sich gegenseitig ein Alibi halten würden? Ja, Und ja, natürlich, komm. das Also es ist ist doch gut, also super das zeigt, dass sie romantisch. füreinander einstehen, aber das ist so, sie nehmen das mehr oder weniger einfach so hin, sie hinterfragen das nicht wirklich, sondern. Ja, das sollten wir vielleicht mit den Episoden auch machen, Olli. Einfach nicht mehr Ja, das stimmt hinterfragen. allerdings. Bei diesen Episoden auf jeden Fall. Und gerade weil Lasse ja jetzt gesagt hat, hey, der Typ war das, muss ich ehrlich gestehen, ich glaube, irgendwann in unserer Detektiv-Conan-Laufbahn von Filler-Episoden wird er uns wieder über den Weg laufen. Oh, wir machen am Ende ein Ranking von den Folgen. Aber da muss ich sie mir nochmal angucken. Nee, okay, ich nehme die Idee zurück. Nein, machen wir nicht. eigener Themenpodcast am Ende. Der wird ziemlich aggressiv, oder nicht, Lasse? Verdient er es überhaupt, dass wir ihn auf so einen Podest heben? Ich weiß es ja nicht. Ich glaube, den juckt das doch nicht mehr. Wenn er uns zuhören würde, würde er vielleicht was ändern. Ich glaube, da gibt es vielleicht noch die Sprachbarriere. Was hoffentlich da nicht von ihm geschrieben ist, beziehungsweise ganz sicherlich nicht, ist die kommende Episode 1029. Wie gesagt, Wild Police Story. Ja, wissen haben wir jetzt noch nicht gesehen. Was danach kommt, wissen wir aktuell nicht, aber ich bin mir sicher, es werden noch ganz, ganz tolle Folgen im Dezember kommen. Die werden wir dann in kommenden Podcasts besprechen. Und damit sind wir auch tatsächlich schon wieder am Ende von diesem Concast News Podcast. An dieser Stelle verweise ich nochmals wie immer auf unsere Projektseiten. Auf connews.org versorgen wir euch mit den neuesten Informationen und News zu Directive Conan. Gerade wenn es um Film 25 geht, lohnt es sich, die Seite in den nächsten Wochen und Monaten im Auge zu behalten. Es wird jetzt wieder Hype Season. Steht vor der Tür. Auf conwiki.org findet ihr ein offenes Wikimedia-Projekt, in dem ihr euer Wissen über Directive Con auch beitragen könnt. Wir sind ein Mitmach-Wiki. Conanforum.org, dort könnt ihr in einem Forum-Stil mit anderen Usern über aktuelle Sachen und vergangene Sachen vor Directive Con diskutieren. Wenn ihr lieber chatten wollt, dann haben wir auch einen Discord-Server unter connews.org/discord. Findet ihr den Invite-Link. Auf Social Media sind wir vertreten, auf Twitter, twitter.com/connews, auf Facebook, facebook.com/connews, Instagram, instagram.com/connews, auf YouTube, youtube.com/connews. Support geht über Käufe mit dem Amazon Ref-Link, Affiliate-Link, über unser Patreon oder indem ihr unseren Discord-Server mit einem Nitro-Abo boostet. Ich bedanke mich fürs Zuhören und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Ja, dann verabschiede ich mich auch. Ich wünsche euch einen schönen weiteren Dezember, eine entspannte Vorweihnachtszeit und ja, falls ihr mal einen Adventskalender in digitaler Form braucht, dann schaut da auch gerne ins Wiki, denn dort gibt es dieses Jahr, ich glaube in den letzten Jahren auch, einen digitalen Adventskalender. Falls ihr also einen mit Schokolade zu Hause habt, dann vielleicht auch noch was zum Lesen im Wiki. Bis zum nächsten Podcast.